Transparenz für die Ohren. Okay, Doc, Frank, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte offiziell mit 5 Minuten Verspätung euch alle hier begrüßen zur ersten Sitzung eines neu zusammengesetzten Vorstands. Und wir hatten ein Freiwilligen für die Versammlungsleitung. Wer jetzt dann gerne anfangen möchte, dann bitteschön. Ja, genau. Vielen Dank, Frank. Dann eröffne ich hiermit die von Landesvorstandssitzung NRW am 25.10. Anwesend sind der Walli, der Christian Ehmann, der Basti, der Elder, der Frank Herrmann als neuer 1V und die Tatjana und ich ebenfalls, der Superkonduktor. Mir ist eben aufgefallen, du bist etwas schwer verständlich, Frank. Guck doch mal, ob du eventuell an Mikroeinstellungen was machen könntest oder eventuell ans Mikro näher rangehen könntest. Das vorab. Ansonsten zuständig fürs Protokoll und für die Aufnahme die Vaku und die San. Vielen Dank schon mal an euch beide. Wir haben uns ja auch auf dem LPT gesehen. Das war sehr angenehm, wie überhaupt der ganze LPT, sehr heimelig. Aber jetzt gehen wir mal hier in Medias Res. Als erstes, ich traue es mich kaum zu sagen, der Vorstand ist tatsächlich beschlussfähig. Das ist in der Tat mal wieder erwähnenswert. Und wir werden von dem Umstand auch gleich fleißig Gebrauch machen, nämlich indem wir das Protokoll vom letzten Mal abstimmen. Ich weiß nicht, ob noch Protokolle liegen geblieben sind. Vom 13.09. sehe ich und vom 27.09. und vom 11.10. Die müssten tatsächlich abgestimmt werden. Dann machen wir da eine Blockabstimmung draus und stimmen alle im Block ab. Gibt es Gegenstimmen für die Protokolle der Daten 13.09., 27.09., 11.10.? Gibt es Enthaltungen? Ich habe mich enthalten, weil ich nicht dabei war. Okay, dann haben wir eine Enthaltung im Block. Ansonsten sind damit die Protokolle angenommen. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Berichte der Landesvorstände. Das geht, wonach geht denn das? Ich weiß gar nicht, ob das hier nach Alphabet geht. Nee, offensichtlich nicht. Das geht nach Wichtigkeit. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Der Orange Bay als erster, bitte sehr. Ja, die ersten, habe ich jetzt gar nicht gezählt, 10 oder 11 Tage, glaube ich. Request Tracker kann ich noch nicht richtig benutzen, aber ich benutze ihn und so ein paar Kommunikationstools, aber es ist noch einiges aufzuholen an Dingen, die der Vorstand hier benutzt. Was habe ich gemacht? Ja, in der LAVO-Sprechstunde bin ich gewesen, ein paar von den Tickets habe ich schon bearbeitet, habe ich reingeschrieben. Auf dem Vortrag war ich, das war ganz lustig, am Montag mit Udo De Fabio, bekannter ehemaliger Verfassungsrichter. Wir hatten einen kurzen Talk über die Piraten und da hat mich dann jemand als neuer 1V geoutet. Es war eigentlich ganz nett und will sich jetzt nochmal unser Programm angucken. Er meinte, wir wären am Anfang ja ganz gut gewesen, aber dann und so weiter und so fort. Aber er will nochmal neu reingucken, was wir da so tun. Nicht ganz unwichtiger Mensch. Interessanter auch. So, dann hatten wir vorgestern noch ein Mumble mit der AG Technik. Das liegt mir ziemlich am Herzen, da mal zu gucken, wo denn, wo wir stehen, was wir machen können. Und da haben wir eigentlich einen Anlauf genommen. Ich habe einen kleinen Überblick gekriegt. Das wird aber in der nächsten Sitzung sicherlich noch weitergehen. Und wir haben ja nachher auch noch einen Punkt zu unseren Webdiensten hier auf der Tagesordnung. Deswegen lasse ich es mal damit. Ja, vielen Dank. Dann ist die Tatjana dran. Bitte sehr. Ja, hallo zusammen. Ich war auf dem LPT, sonst wäre ich jetzt heute nicht hier. Dann in RT noch weiter eingearbeitet. Danke, Vaku, für die liebe Schulung. Dort erstmal von Tickets erschlagen worden. Ist nicht so aufgeräumt wie bei uns im VKV natürlich. Dann auch gleich Tickets bearbeitet und so weiter. Dann Team PolGF Mumble war ich zuhörend anwesend. Ja, AGÖA im Nachgang zum LPT NRW ein bisschen betreut und guck jetzt auch ein bisschen stärker da auf die Koordination so ein bisschen. Und zahlreiche Konversationen noch mit Mitgliedern und danke für eure Hilfsangebote. Ganz dickes Danke. Ja, bei Fragen. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir auch schon den Bali als nächstes. Bitte sehr. Ja, wir haben Sonntag nachts nach dem LPT noch eine PM fertig gemacht für die lokale Presse, weil es kommt ja nicht so oft vor, dass ein Ostwestfale im Landesvorstand ist. Die haben auch brav Dienstag bzw. Mittwoch gedruckt, 12 oder 15 Zeilen, aber immerhin Name erwähnt, Piratenpartei erwähnt, ist gut. Es gibt darüber keine Kopien, der Rest ist online und das kostet dann Geld oder sonst was oder Erlaubnis. Diverse Orga-Nacharbeit, LPT 181, logisch, aber das gehört alles eigentlich zum Team Magi Event, wo auch dann das Mumble war. Ich war beim PolGap Mumble, habe zugehört, was der Elder alles so zu tun gehabt hätte, war aber alles okay. Agi Drogen- und Suchtpolitik bin ich so oder so. Vorbereitung, Ort Marina NRW, man nennt es auch TDPA NRW. Da weiß die WAKO später mehr zu sagen, mehr zu sagen. Weiterhin Vorbereitung LPT 2019. Auch dort sind wir gefragt, was die Termine angeht, weil wir wurden gefragt am Wochenende in Düsseldorf, ob wir nicht wieder nach Herne gehen können, in die Akademie Mont-Cenis. Und da habe ich Termine besorgt. Das ist unser Ding, das zu beschließen oder auch nicht. Podiumsdiskussion, neues Polizeigesetz NRW von Digital Courage VHS, Stammtisch Bielefeld, ein bisschen Tickets, ein bisschen Kannis, obwohl ich die Schulung von WAKO noch machen möchte. BPT Orga Dedorf, es ist in Düsseldorf, es ist in Nordrhein-Westfalen, ich fühle mich verpflichtet und heute wieder aufgetaucht, NOPOL G NRW. Danke. Das war's. Ja, vielen Dank, Bali. Dann schon den Elder. Ja, hallo. Ja, auch ich war auf dem LPT in Nordrhein-Westfalen 18.1 in Düsseldorf gewesen. Man musste dort aus dem Stand, wie glaube ich alle anderen Vorstandskollegen auch, einen Tätigkeitsbericht aus dem Ärmel schütteln, worauf wir alle natürlich nicht vorbereitet waren, weil auch, eigentlich auch eher unüblich war, aber DTO hat es vorgesehen, also haben wir es auch gemacht. Auf dem LPT konnte ich mit etlichen Mitgliedern aus verschiedenen Kreisen reden, habe jede Menge Gespräche geführt, auch einige neue kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Dazu unter anderem auch immer gerne, habe ich jetzt genommen, den Kollegen aus Viersen, der dort versucht, also schon wirklich stand da, versucht dort einen Stammtisch wieder aufzubauen. Und das wohl mit gutem Erfolg aktuell. Erstmal schon mal danke, dass das überhaupt macht und danke, dass ich ihn nochmal kennenlernen durfte. Das ist mir leider bisher noch vergessen geblieben. Ich habe ja immer dienstags meine Team-PolGF-Tage. Da ist immer vorgeschaltet ab 18 bis 20 Uhr das Team-PolGF NRW, dann ab 20 bis 21 Uhr der Team-PolGF Bund. Am 16.10. Habe ich an beiden noch teilnehmen können. Das hat noch funktioniert. Also vorgestern am Dienstag ging es leider nicht. Vorgehabt hatte ich eigentlich nach Feierabend nach Düsseldorf zu fahren, um dort von der LGS aus genau diese beiden Sitzungen dann auch zu machen. Das ist mir aber leider dann verwirrt geblieben wegen mangelndes Internet in der LGS. Dies musste erstmal wiederhergestellt werden. Was ich jetzt auch weiter unten stehen habe in der Landesgeschäftsstelle, die ist jetzt quasi wieder internetfähig. Das heißt also auch, man kann da inzwischen auch wieder in Freifunk rein und auch dort intern kann auch wieder gearbeitet werden. Dort habe ich auch den Briefkastenschloss erneuert. Das war leider notwendig gewesen. Dazu habe ich noch ein paar Wiki-Basteleien gemacht. Dazu gibt es gleich später noch eine kleine Info darüber. Ich habe WAKOs tolle RT-Schulung besucht. Sehr, sehr klasse. Ein paar Dinger gelernt, die ich noch nicht kannte. Und habe Teile der AG Technik angebettelt. Eine PolGFQ, heißt das ja, genau, danke, im RT einzurichten. Da bin ich noch dran, habe ich bisher noch keine weiteren Meldungen bekommen, aber alle haben mir versichert, was zu tun. Aktuell ist es noch nicht, aber wir arbeiten alle dran. So, danke. Ja, vielen Dank, Elder. Dann bin ich dran. Ich kann es dann auch entsprechend kurz machen. LAFO-Sprechstunde wie immer. In der vergangenen Woche. Ich war tatsächlich auch einen Tag auf dem LPT. Das ist alles, was mir so eingefallen ist. Diverse normale Schatzmeistertätigkeiten, ein paar Tickets, Abrechnungen etc. Ich glaube, ich war bei einigen Mumble-Geschichten dabei, kann mich aber nicht mehr so genau erinnern, was das war. Ich glaube, internationale Koordination. Bin, glaube ich, auch irgendwie in der AG Technik reingeschneit, aber allerdings schon in der Afterwork-Party. Halt also Gedöns. Jo, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Und dann ist der Bastian dran. Ich danke dir. Bei mir ist es spärlich ausgefallen diese Woche. Ich habe die übliche Mitgliederbetreuung gemacht, wobei da ein paar ganz interessante Sachen bei waren. Die Kontaktaufnahme Kommunalmandaten, habe ich aus Zeitgründen ausgesetzt. Aber ich habe noch Visitenkarten bekommen auf dem Landesparteitag, was ich nicht unerwähnt lassen möchte. Ihr werdet noch von mir hören. Und dann war ich in der LAFO-Sprechstunde und das war's leider. Ja, das ist auch ganz gut. Der Christian hat noch nichts eingetragen. Wolltest du noch was vortragen oder bist du noch dabei, dich einzugewöhnen? Ich kann natürlich auch gerne etwas sagen. Ich bin mich gerade auch noch natürlich schrägstrich am Eingewöhnen. Jo, das ist auch in Ordnung. Ich hätte auch ehrlich gesagt bei den Neumitgliedern gar nicht erwartet, dass sie schon bei der ersten Sitzung ellenlange Tätigkeitsberichte abgeben können. Aber umso besser. Ihr seht, im Vorstand tut sich einiges und es bewegt sich einiges. Vielen Dank erstmal soweit für die Tätigkeitsberichte. Fragen an den Vorstand, was die Tätigkeitsberichte angeht. Da ist der Jack HW im Sprechenraum. Bitte sehr. Ja, du müsstest dich schon entstummen. Ja, war wahrscheinlich ein Irrtum, aber gut, umso besser, dann gibt es keine Fragen und wir können weitermachen. Statistiken seht ihr wie immer im Pad und nachher auch im Protokoll, deswegen spare ich mir die vorzulesen und springe gleich auf den Punkt Termine. Da haben wir am 15.11. einen besonderen Hinweis auf eine besondere LAFO-Sprechstunde, nämlich die mit dem Bürgermeister von Kerpen, Dieter Spürk. Da geht es um das Thema Hambacher Forst. Wie ihr wisst, ist Kerpen da in besonderer Weise neben Aachen involviert. Und wer denkt, dass mit dem Gerichtsurteil aus Münster das Thema erledigt ist, der sieht sich auch da eines Besseren belehrt, weil es gibt schon wieder Camps, es geht um Alt-Mahnheim. Also das Thema ist beileibe nicht tot, sondern wird von daher hochinteressant. Ich würde mich freuen, ihr macht dafür noch einige Werbung. Am 15. im Bereich der LAFO-Sprechstunde ab 21 Uhr. Das müssen wir relativ genau machen, weil wir können da nicht auf die BUFO-Sprechstunde warten. Dankeschön dafür. Dann haben wir am 17., 18.11. den Bundesparteitag in Düsseldorf. Wir hoffen natürlich auch da auf zahlreiches Erscheinen als gastgebender Landesverband. Am 24., 25.11. dann die vierte Programmkonferenz Marina in Kassel, dann auf offensichtlich auch schon mit einem wahrscheinlichen neuen Bundesvorstand. So, das wäre es erstmal zu Terminen. Gibt es da noch weitere Anträge, Nachträge zu Terminen? Sehe das nicht der Fall, dann können wir direkt weitermachen. Beschließung der Geschäftsordnung. Paragraph 15 der GO muss angepasst werden. Das dürfte sich auf die Zusammensetzung beziehen. Ich gucke mal gerade. Ja, das beschließt sich auf die Geschäftsverteilung und ich würde vorschlagen, dass wir den rauslassen, beziehungsweise halt auf der Klausur neu machen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist eigentlich auch schon seit Ewigkeiten so, dass Geschäftsordnungen bzw. Geschäftsverteilungen tatsächlich auf der dann relativ immer zeitnah stattfindenden Klausur abgeklärt werden. Das sind auch oftmals Geschichten, die ein bisschen länger brauchen, auch eine längere Diskussion brauchen. Und wir haben uns jetzt, glaube ich, auf den 15.12., korrigiert mich, wenn das falsch ist, auf den 15.12. erstmal committed, also ziemlich nah auch an der Jahresendfeier. Vielleicht kann man auch zum Ausklang eine kleine Weihnachtsfeier anleiern dort in der LGS. Und ja, dann wäre die Weihnachtsfeier auch für den LV, wer Lust hat, ein wenig Glühwein zu trinken mit uns, ist dann auch herzlich eingeladen. Aber so würde ich das auch machen wollen. Wir müssen, denke ich, darauf achten, dass wir ein bisschen die Internetseiten, also die Impressum der Internetseiten und auch Briefpapier anpassen. Andere Vorschläge bezüglich des Verfahrens? Ja, also was die Internetseiten angeht, da ist eigentlich das meiste, wenn wir nicht noch was übersehen haben, schon gemacht. Aber konkret Geschäftsordnung, das nicht noch. Da müssen wir vorher drüber reden, zusammen. Alles klar. Gut, dann haben wir die Wiedervorlage oder den sogenannten Workflow der letzten Sitzung oder Sitzungen. Elda, möchtest du dazu was sagen? Ja, gerne, habe ich auch gerade schon mit angekündigt. Also ich habe den Workflow jetzt gerade nochmal reinkopiert, weil wir haben ja jetzt eine neue Vorlage bekommen, dadurch, dass jetzt ein neuer Vorstand da ist. Dementsprechend ist das jetzt irgendwie nach hinten übergefallen. Ich habe aber trotzdem das nochmal reingesetzt, damit das nicht in Vergessenheit gerät und ich auch weiterhin noch dran bin. Was die Listen angeht, Kommunalpiraten und Beauftragungen, da gibt es halt noch keine Änderungen. Da kommt noch was vielleicht, das werden wir noch sehen. Also ich habe da noch nichts bekommen. Aber was die Wiki-Seite der Kreisverbände angeht, da bin ich jetzt an was dran. Und zwar können wir da, also beziehungsweise schon in Bezug dazu, dass wir jetzt auch diese Regionalbeiräte jetzt dann auch demnächst haben, kommt auf dieser Seite auch die Aufteilung in die Regierungsbezirke mit dazu. Dabei wird diese Liste nochmal komplett, noch mal komplett durchgeschaut und nochmal komplett überarbeitet. Und zwar machen wir es jetzt auf diese Art und Weise, dass die Liste auf dieser Wiki-Seite wird jetzt automatisch erstellt demnächst. Und zwar mit Daten, die aus den einzelnen VKV-Seiten stammen, die dort wiederum in so einer Art Profil, also wie man es jetzt bei den Benutzerprofilen im Wiki kennt, für diese VKVs dann auch entstehen werden. Das heißt, also auch die VKVs oder KVs bekommen dann so eine Infotafel, in denen sie alle Sachen eintragen können, die sie da haben. Die dann halt dann dort direkt zu sehen sein werden. Und diese Daten werden direkt in diese Liste der Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände dann komplett übernommen und automatisch angepasst, wenn da auf der einzelnen KV-Seite dann Änderungen gibt. Das Ganze hat mich viel Überzeugungsarbeit mit Joschi Bär gekostet und auch viel Schweiß und Ideenreichtum, den wir da jetzt versucht haben zu entwickeln. Und ich hoffe drauf, dass wir da bald schon eine vorzeigbare Lösung da haben. Da auch bitte auch mein Aufruf an alle und wirklich jetzt an alle Kreisverbände, an alle virtuellen Kreisverbände, sich nochmal kurz bei mir zu melden. Wenn ich das richtig gehört habe, ist die Queue eingerichtet. Also könnte man auch, hoffe ich, unter polgf@piratenpartei-nrw auch solche Sachen dann auch schicken, damit das dann auch in einer Queue dann auch gesammelt ist und da auch bearbeitbar ist. Ob das jetzt möglich ist, weiß ich noch nicht. Das müsst ihr jetzt ausprobieren. Kann ich aber gerne nochmal nachreichen, wenn es so ist. Ansonsten wäre es das für dieses. Ja, um das nochmal deutlich zu machen. Das heißt also, VKVs und KVs müssen selbst oder selbstständig ihre Daten dahinterlegen. Wir übernehmen das nicht für sie. Wir sammeln die auch nicht ein. Also es wäre super, wenn es passiert, sage ich jetzt mal. Also es hat auch jeder KV, jeder VKV hat die Möglichkeit, das zu tun. Wenn mir irgendwelche Sachen auffallen, werde ich das gerne auch tun, aber mir wäre es liebst, wenn natürlich das vor Ort natürlich am besten ist, weil ich sage ja, jeder in seinem Örtchen weiß am besten Bescheid, wer dort vor Ort da was macht und was nicht macht. Oder falls es da irgendwie Änderungen gibt, wissen die am ehesten Bescheid und so wird das einmal geändert auf einer Seite. Und es haben gleich mehrere Seiten was vor. Ja, das klingt ja ganz vernünftig. Fragen dazu? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke dir, Elder. Dann geht's weiter mit dem ersten Antrag. Da geht's um einen Neubau. Hallo? Stopp. Ja, ich sage kurz Stopp. Ja. Ich habe eine Bitte zur TU. Ja. Ich möchte gerne den Antrag 302894 von Frank Render vorziehen. Komma, weil ich jemand dazugeladen habe, der zeitlich, früher weg muss. Ja, okay, das ist kein Problem. Gibt es da Gegenrede? Keine Gegenrede. Wir sollten auch das nächste Mal, weil wir jetzt gerade über die Geschäftsordnung gesprochen haben, darauf achten, dass wir die Tagesordnung zu Beginn dann auch beschließen und etwaige Änderungen dann wirklich schon direkt einpflegen. Ja, das Baku. Sorry, eine Anmerkung nur zu diesen Anträgen von Frank. Das waren ja zwei. Den einen hat er bereits zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob das ihm schon aufgefallen ist. Ist bekannt. Mir jedenfalls. Ja, also gibt keine Gegenrede. Deinen Vorschlag bezüglich der Tagesordnung, des Tagesordnungsbeschluss können wir gerne machen beim nächsten Mal. Kein Problem. Ist aber auch kein Problem, den Punkt jetzt hier vorzuziehen. Dann würde ich das einfach so machen. Dann ziehen wir den Punkt 302894 Antrag vor. Und Antragsteller ist der Frank Render. Der sollte eigentlich auch da sein. Nee, ist er nicht. Aber dafür ist der Daniel Jäger im Sprechenraum. Bitte sehr. Ja, ich bin der Ansprechpartner der IT quasi jetzt dafür. Ich habe da auch mit dem Frank gesprochen und mit dem Pac-Man schon gesprochen. Ja, mir ist jetzt nicht ganz klar, was er jetzt genau mit dem Umfang dieses Antrags meint. Ich weiß nicht. Nee, ich kann reingrätschen. Ja, Walli, ich wollte dich jetzt sowieso mal aufrufen, weil du sagtest, du hast da jemanden dazugeladen, bitte. Ja, das war genau den du eingeladen hast, aufgerufen hast gerade. Der ist eher als mein Part der AG Technik, als ich wurde informiert über diesen Antrag, der vorher länger war. Ich möchte dazu sagen, der Antrag als solches, eine Multisite-Installation zu machen und ein zentrales Domain-Management zu machen, was später in den Bund übergeht, finde ich grundsätzlich gut. Somit hat jeder VKV, KV die Möglichkeit, ein eindeutiges, ja, piratiges Erscheinungsbild nach außen zu haben auf ihren Webseiten. Ja, da der Orange Bay meldet sich gerade um Wortmeldung, da der Antragsteller nicht da ist und weder der Daniel noch der Balli jetzt erstmal dann den Antrag weiter erläutern können, würde ich den kurz vorlesen, auch für die Aufzeichnung. Und danach ist dann der Frank dran. Also, ja. Ganz kurz dazu, weil. Sagt der Frank Rendler, ich habe auch mit ihm über den Antrag gesprochen. Er hat ja schon diesen ersten großen Teil zurückgezogen, dass er gar nicht heute behandelt wird. Und hatte jetzt nur noch den Beauftragungsteil. Und selbst den hat er, glaube ich, eben in der Mail auch schon wieder, ich sag mal, zurückgezogen oder nicht zwingend zur Abstimmung gestellt und so weiter. Ich wollte zu Folgendes sagen zu dieser ganzen Thematik, weil das ist letztendlich etwas, was wir auch angerissen haben in der Sitzung, der Mammelsitzung der AG Technik vorgestern und was noch weiter zu besprechen ist. Und ich hatte Frank, also was, ich denke, da geht vieles in die richtige Richtung in diesem Antrag, aber so wie er gestellt ist, können wir den jetzt gar nicht, also auch formal nicht beschließen, weil wird über die KVs bestimmt, da wird über etwas bestimmt, was im Bund zu klären ist und so weiter. Ich denke, da ist noch dran zu arbeiten. Das soll auch in der AG-Technik passieren, mit der AG-Technik zusammen und auch mit anderen zusammen. Und deswegen habe ich mit dem Frank besprochen, dass wir den Antrag hier zwar quasi erwähnen, also quasi einbringen, aber nicht zur Abstimmung heute stellen, sondern im Prinzip weiter an dem Thema arbeiten. Für die Aufzeichnung wäre ich für die Vorlesung des Antrags, so wer jetzt da ist. Wie bitte? Was? Ich wäre dafür, dass der Antrag, so wie er jetzt gestellt ist, vorgelesen wird. Damit ja, also für die Aufzeichnung mache ich das kurz in aller Kürze. Also das ist der Antrag 302894. Antragsteller ist Frank Renner. Der Vorstand des Landesverbands NRW beauftragt für die Realisierung und Umsetzung des Multiblock-Systems Herrn Frank Renner vom KV Düsseldorf. Er berichtet dem Vorstand regelmäßig über den aktuellen Stand. Gleichzeitig wird die AG Technik NRW beauftragt, alle entsprechenden benötigten Rechte in den noch aktuell betriebenen Multisite-Instanzen des Landes NRW entsprechend für den Beauftragten anzupassen. Ansprechpartner dafür ist bei der Technik NRW Herr Daniel Jäger. Der Umzug der Landesinstanz www.piraten-nrw.de erfolgt erst nach entsprechender vorheriger Rücksprache und Abstimmung mit dem Landesvorstand. Ja, da weder der Balli noch der Daniel da jetzt besonders viel erläutern können und auch der Orange Bay gerade gesagt hat, dass da noch Abstimmungsbedarf und auch noch Bearbeitungsbedarf besteht, würde ich vorschlagen, den Antrag erstmal zu schieben, bis wir uns A, selber eine Meinung darüber gebildet haben und B, möglicherweise auch der Antragsteller selber da vielleicht das eine oder andere erläutern kann. Andere Meinung also etwas dazu. Etwas mehr könnte ich da jetzt eventuell nochmal drauf eingehen, nachdem ich jetzt nochmal den Text gelesen habe. Also ich bin geneigt, den Antrag tatsächlich zu schieben und von daher müssen wir den jetzt hier nicht noch weiter in der Tiefe behandeln. Wie sehen die Vorstandskollegen das? Sehe ich genauso, ja. In der Tiefe vielleicht nicht, trotzdem würde mich im Moment interessieren, was du da dazu sagst. Dann bitte, Daniel. Also es geht in erster Linie dem Frank darum, ein neues Multiblock-System aufzusetzen mit einer neuen Struktur auf einer komplett neuen Maschine innerhalb der IT der AG Technik NRW. wo er quasi von Grund auf so ein Basissystem einfach aufsetzen möchte mit gewissen Vorlagen und quasi zu einem gewissen Teil einem Grundpaket für verschiedene KVs und VKVs. Und dafür möchte er aber zusätzlich auch noch Zugriff auf das bereits existierende Multiblock-System, um einzelne Blocks quasi dann eventuell schon mal rüberzuziehen, rüber zu migrieren und sich da aber auch den aktuellen Stand anzugucken und ein bisschen aufzuräumen. Das sind im Prinzip zwei Teilaspekte, die aber hier in dem Antrag auch ein bisschen vermischt sind und nicht wirklich klar voneinander getrennt sind. Ja, vielen Dank. Fragen? Ja. Basti? Weißt du, ob es dabei auch um neues Design dann geht oder ist das eine rein technische Angelegenheit? Es soll auch um neues Design gehen, quasi einheitliche Designs für VKVs, für den Landesverband und auch eventuell auch gefertigte Pakete quasi für irgendwelche Kandidatenblocks oder so, die dann auch schon in diesen Paketen dann gewisse Plugins halt drin haben. Ich denke, es wird, also er wollte da irgendwie mit dem, wie heißt er, ich glaube X-Wolf da zusammenarbeiten, der unser Kleider und so weiter, Pirate Rock, ja alle erstellt hat, dass man da dann nochmal ein Theme macht, wo entsprechende Anpassungen vielleicht nochmal drin gemacht werden für dieses Konzept. Weitere Fragen? Ja, also ich persönlich sehe mich außerstande, das heute abzustimmen, würde mich gegebenenfalls enthalten oder dagegen stimmen. Da brauche ich tatsächlich auch noch mehr Input. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich mach mal. Ich würde auch lieber den Antrag eben nochmal vertagen auf die nächste Sitzung, um halt da nochmal neues Input zu bekommen. Also auch gerade für diesen Antrag. Ich sag mal, also ich lese ihn. An sich ist das keine schlechte Idee, aber ich möchte gerne lieber nochmal vernünftig mal nachdenken können und nochmal die ganzen Konsequenzen darüber auch bedenken, die es halt geben könnte. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch nichts, was wir jetzt von heute auf morgen jetzt beschließen müssen. Ich würde es lieber wirklich tatsächlich vertagen wollen, also auch zugunsten des Antrages natürlich. Ja, also nochmal zum Hintergrund auch. Also ich sehe im Antrag oder in dem, was da gemacht werden soll, letztlich auch eine Entlastung hier von der AG Technik. Da hängt einiges dran an der an so einer zentralen Steuerung. Ich würde das aber gerne mit der AG Technik auch noch in der nächsten Sitzung besprechen wollen. Die ist ja wieder zwei Tage vor der nächsten Vorstandssitzung. Sprich, ich würde dafür plädieren, dass wir das dann fürs nächste Mal vorbereiten. Ich hoffe, dann ist der Frank auch da und dann zu einem Beschluss kommen. Ja, zumindest zeitlich passt sich das. Eine Frage hätte ich dann doch noch. Herr Daniel sagte gerade, neu aufsetzen auf neuer Maschine. Was heißt neue Maschine in dem Zusammenhang? Daniel? Virtuell. Ach, da haut er dann ab. Gut. Virtuelle neue Maschine. Virtuelle keine neue Art, Maschine. Keine okay, Art. Alles klar. Ich habe nichts eingekauft. Gut, gut, gut. Darauf zielte tatsächlich auch diese Frage ab, im Ernst. Okay, gut. Gibt es Gegenstimmen zum Schieben dieses Antrags? Gibt es Enthaltungen? Okay, dann ist einstimmig beschlossen, diesen Antrag zu schieben. Danke sehr. Und wir kommen jetzt aber zur Neubeauftragung, nämlich Antrag Nummer 298890. Antragsteller ist der Ralf. Da der Ralf nicht da ist, weil er arbeiten muss und der Elder da expressis verbis genannt wird. Elder, möchtest du den Antrag vielleicht kurz vorstellen? Moment, ich muss den selber erstmal gerade finden, kleiner Blick. Darf ich was dazu sagen? Selbstverständlich, Vaku. Es ist ein etwas älteres und längeres Ticket, in dem viel Text war und ich habe versucht, daraus einen Antrag zu formulieren, hoffe, dass der Elder da so mit einverstanden ist, also dass das auch so richtig ist. Ja, ich glaube schon, dass also das Ding, ich erinnere mich grob. Es geht ja um den PRM-Zugang für die VKVs, damit diese auch an die notwendigen Mitgliederdaten kommen können im Falle von Mitgliederversammlungen vor Ort, also zur Akkreditierung. Ich habe mich persönlich noch nicht komplett da eingelesen, was jetzt da notwendig ist, was jetzt da passiert. Das wollte ich jetzt auch demnächst machen. Es ging aber tatsächlich erstmal darum, dass es jemand machen kann, der zum einen erstmal quasi für den Vorstand da was tun kann und auch Redmine-Kenntnisse hat. Also Redmine-Kenntnisse halten sich bei mir noch in Grenzen. Es wundert mich gerade, warum ich jetzt da drin stehe. Aber ich habe mich dazu bereit erklärt, die mir auch anzueignen, wenn es sein muss. Mehr kann ich ja dazu jetzt gerade nicht sagen. Du hast deinen Job. Du würdest dich aber für diese Beauftragung zur Verfügung stellen. Beziehungsweise ich glaube, ich habe mich sogar für die Ausschreibung bereitgestellt. Also ich muss mich da nochmal komplett einlesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da jetzt gemeint war. Gut, können wir denn den Antrag abstimmen? Ja, könnt ihr. Das ist gut, das beruhigt mich. Steht hier auch drin, dass Nebenwastel, also der behält seine Beauftragung damit dann offensichtlich, vielleicht müsste man dann auch nochmal bei nächster Gelegenheit mit dem Ralf drüber sprechen, aber diese Beauftragung schadet nichts. Zur Not könnte man sie auch per Geschäftsordnung in den Geschäftsbereich mit reinschieben. Ganz kurz noch ein Hinweis, also Ralf hat da eigentlich auch ausführlich was zu geschrieben und es gibt so Handlungsanweisungen, wie da zu verfahren ist. Ich habe gerade schnell geguckt, ob ich es finde ich aber nicht. Aber da gibt es halt einiges zu. Wir sollten das abstimmen oder wird schon nichts übrig. Den Schluss habe ich jetzt nicht mehr verstanden, aber es ist, denke ich, auch sinnvoll. Der Wastel hat sich darum gekümmert oder hat diese Beauftragung auch gekriegt. Da war noch im LAFO seiner Zeit und es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, die Sachen auch wieder zumindest mal auch mit im LAFO noch mit zu betreuen. Von daher stimmen wir den Antrag ab. Dann haben wir ihn hinter uns. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? War es mal nicht der Fall. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Dann hätten wir den nächsten Antrag 302579. Da geht es um eine Domain und zwar vom Piratenkreis unna.de. Antragsteller ist ein Klaus. Ist der Klaus da oder weiß jemand über diesen Antrag irgendwas? Marco ist im Sprechenraum. Ja, der Klaus ist nicht da, weil ich ihn nicht eingeladen habe. Es kam letztendlich ein Reminder mit Hinweis auf eine E-Mail von Mitte September und diesen Reminder hat die Tatjana hier mal zur Sitzungskommission geschickt. Ich habe geguckt, so die Sitzungen bis Anfang September, ob ihr da überhaupt beschlossen habt, diese Domain zu übernehmen und habe nichts gefunden. Das heißt, der Reminder beinhaltete nur, ihr müsstet euch da jetzt schnellstens drum kümmern mit irgendeinem Passwort, um das dann auch zu tun. Aber ich denke, es müsste erstmal beschlossen werden, ob ihr diese Domain überhaupt übernehmen wollt oder diese Seite. Ich habe mir das auch nicht näher angeguckt. Ja, vielen Dank, Vaku. Der Orange-Bär hat eine Wortmeldung. Genau. Also erstmal tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht so deutlich verstanden werde. Ich hoffe, jetzt ist besser. Ich werde mich für nächste Mal hier mal um ein Headset oder sowas bemühen. Vielleicht geht's dann selbst an. Jetzt hört sich's ein bisschen besser an. Mal gucken, ob das so bleibt. Okay, ich versuch's. So, die Domain-Problematik, die haben wir auch mit der AG-Technik besprochen. Und das ist sicherlich ein Wildwuchs und das muss auch mal geregelt werden. Und ich denke auch eine möglicherweise Weiterberechnung in VKVs, whatever, da müssten wir auch mal dran gehen. Auch du, Bernd, muss man sagen, was da für Kosten auflaufen. Das hier ist jetzt ein Ding, was aktuell ist. Ich habe mir die Seite angeguckt, die ist im Moment offline. Die wird auch, glaube ich, nicht mehr so richtig gepflegt, weil da wenig Leute sind. Allerdings ist es in der Vergangenheit, ist die Seite gelaufen, sie war also eingeführt. Insofern habe ich gedacht, nochmal 465, klar, irgendwann läppert sich's, aber lass das jetzt mal machen, weil einfach der zeitliche Aspekt da ist, grundsätzlich. Bin ich aber auch dafür, das Domain-Thema mal grundsätzlich anzugehen, damit wir hier nicht alles auf den Landesverband packen und der zahlt dann schon. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte ich mich eingetragen mit einer Wortmeldung. Das meiste hattest du jetzt schon gesagt. Ja, ich habe in der Tat dann auch das Problem, dass es sich dann tatsächlich läppert, weil es ist immer kurz vor fünf vor zwölf, wenn solche Anfragen kommen, dann laufen die nämlich gerade schon in der nächsten Woche aus. Und dann heißt es schnell, schnell, schnell, sonst gefährden wir die nächste Wahl. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Domains wir mittlerweile bezahlen und mittlerweile auch sammeln und gesammelt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwo mal aufgelistet sind. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir da alles bezahlen. Ganz ehrlich, ich halte die für entbehrlich. Ich halte irgendwelche ominösen Piratenadressen, die uralt sind, die keiner mehr kennt, die nicht mehr gepflegt werden, die keiner mehr braucht, halte ich für komplett entbehrlich. Wir können das natürlich tatsächlich die nächsten 10 oder 20 Jahre noch weiter bezahlen, immer wieder. Kleinstbeträge, ganz klar. Aber du sagst zu Recht, es läppert sich dann irgendwann. Und ich sag mal so, wenn wir tatsächlich nochmal eigene Domains dafür für die einzelnen Kreise der VKVs möglicherweise benötigen, dann wird es Lösungen dafür geben, wenn die Zeit dafür reif ist. Vielen Dank und dann war der Basti dran, bitte. Ganz genau, danke. Ich denke auch, wir sollten jetzt nicht jede Domain, da fallen gewiss noch mehrere an, sollten wir übernehmen. Vor allem Piraten-Kreis-Runner, da gäbe es immer noch Varianten, wenn sich wirklich irgendwer anders erschließt, die zu übernehmen jetzt. Da könnte man immer noch Piratenpartei-Unna oder so weitermachen. Ich würde das gar nicht erst anfangen, jetzt tote Domains zu übernehmen. Ja. Vielen Dank. Und dann nochmal der Orange-Bär und danach ist der Reinhold oder Reinhard dran, der aber fälschlicherweise im Protokoll sich rumtreibt. Genau, ich wollte nur daran erinnern, dass wir noch im Kreis Unna noch Menschen im Kreistag auch sitzen haben. Also die Domain macht insofern Sinn. Und es hat, wie gesagt, eine Seite gegeben. Klar, es ist halt, du hast gerade gesagt, Bernd, immer wieder und ganz schnell und so weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich ein typischer Fall. Aber ich habe vorgestern halt Abend um die Liste der Domains gebeten. Die kommt jetzt auch die Tage. Und das ist etwas, was wir dieses Jahr noch klären werden. Sage ich jetzt mal einfach, wo wir dann auch irgendwas entscheiden werden, wie wir in Zukunft damit umgehen. Insofern jetzt gar nicht mehr lang debattieren. Es sind noch einmal 465 und dann ist gut. Und dann regeln wir das neu. Da im Wort in Gottes Ohr. Und jetzt haben wir im Sprechenraum tatsächlich den Reinhard, dann den Daniel und dann nochmal den Bastian. Danke. Ja, ich wollte nochmal das aufräumen und das Entledigen irgendwelcher E-Mail-Adressen, die wir nicht mehr benötigen, einfach löschen. Ansonsten bin ich der Reinhard aus Duisburg und ich möchte diesen Antrag der Löschen aller E-Mails, die wir nicht mehr brauchen und auch nicht mehr bezahlen, weg damit. Vielen Dank, der Daniel. Wir haben aktuell 57 Domains, die über den Landesverband laufen. Das ist mal eine Information. Vielen Dank dafür. Danke auch. Der Basti. Hat sich erledigt. Gut, weitere Äußerungen zu dem Punkt und weitere Meinungen. Joho. Ah, Sammy, ich war gerade im Protokoll, im Pad, tut mir leid, bitte sehr. Ich weiß, kenne ich. Ich würde darum bitten, dass die Mailinglisten, Domains oder was auch immer ihr löscht, nicht den Betreibern, sondern den hauptsächlichen Nutzern. Also zum Beispiel, wenn ihr Paderborn irgendwas löschen würdet, was ihr ja nicht tut, dann würde ich euch bitten, Bescheid zu sagen. Entweder dem Admin, das ist Arndt, der sowieso sich ja darum kümmert, oder mir, dass wir Bescheid wissen. Das trifft aber jetzt auf andere zu. Ja, vielen Dank. Weitere Meinung und Einlassung dazu. Der Balli, bitte, Balli. Ganz kurz, hier geht es um eine Domain, die nicht mehr genutzt wird. Und so wie ich eben gehört habe, haben wir da Leute im Kreisrat, Stadtrat, wie auch immer. Ich würde jetzt dem zustimmen, das noch einmal zu behalten, die Leute direkt anzusprechen, wer auch immer das übernehmen möchte. Und ich stimme Frank zu, da muss absolut klare Kante gemacht werden, wenn solche Sachen lange nicht benutzt werden, keiner mehr da ist, der das in irgendeiner Form nutzen kann, weg damit. Und dann nochmal der Basti. Jetzt muss ich doch, ich gehe doch davon aus, dass diese Piraten-Kreis-Unna, der Antragsteller selber zu irgendeinem Zeitpunkt mal sich angeschafft hat und deswegen ist das ja eigentlich eine private Domain, richtig? Und die richtige Form wäre ja piratenpartei-kreisunna.de. Deswegen, selbst wenn in Unna wieder irgendwas ist, dann könnten wir es ja unter dieser förmlichen, in Anführungsstrichen, Domain machen. Nur so als Anmerkung. Vielen Dank. Jetzt sehe ich keine Wortmeldung mehr zu dem Punkt. Das heißt, wir können das Ding dann auch abstimmen. Ich würde das tatsächlich dann auch mal, weil wir längere Zeit drüber diskutiert haben, positiv abstimmen wollen. Das heißt also mit Einzelabfrage von oben nach unten. Balli, bitte sehr. Dafür. Der Christian. Ich stimme dem Antrag zu. Ja, du bist auch relativ leise und damit schwer verständlich. Gucken, ob du da eventuell kurzfristig was machen kannst. Du hast aber zugestimmt. Vielen Dank, Basti. Genau. Dagegen. Ja, Elder? Dagegen. Der Orange Bay. Dafür. Ach du lieber Gott, dann bin ich ja dran. Ich wollte mich ohnehin enthalten und tue das auch. Und die Tatjana? Auch enthalten. So, das heißt, wir haben, wenn ich das richtig gesehen habe, 3 dafür, 2 dagegen, bei 2 Enthaltungen. Damit wäre der Antrag angenommen, ne? So. Tatsächlich nochmal, letztes Mal die Übernahme einer Domain. Ich weiß gar nicht, wie viel letztmalige Übernahmen von Domains wir schon gehabt haben bisher. Aber okay, warte auf unsere Entscheidung, Beschließung diesbezüglich. Vielleicht ein Thema auch für die Klausur. Dann haben wir den nächsten Antrag dran. Ja, habe ich da was übersehen? Ah, Vaku. Ich hätte dafür gerne einen Umsetzungsbeauftragten genannt, dem ich das Ticket zuschieben kann. Ja. Wer kümmert sich drum? Da würde ich dann mal die Kollegen aus dem Dafürlager ansprechen wollen. Ja, ich wollte das auch gerade anmerken, weil da steht ja noch Anmerkung des Vorstands. Und da der Daniel noch hier ist und ich noch nicht weiß, wer diese Dinge in seinen Fittichen hat, vielleicht kann er dazu was sagen, wer der richtige Mann ist oder Frau, der das halt schnell anmelden kann. Weil der Authorization Code, der liegt wohl vor, ich weiß nicht, ob er noch aktuell ist. Ticket mit dem Authorization Code an die Technik Queue und dann macht das einer von uns. Okay, super, das ist ein Wort. Dankeschön. Am besten wäre auch noch die Information, wohin die Domain dann zeigen soll. Das versuchen wir mal zu korrigieren. Es kann sein, dass die Seite, dass es im Moment nur um die Domain geht. Ja gut, aber irgendwo muss sie ja trotzdem hinzeigen. Und wenn es nur eine Weiterleitung auf die Landesseite ist. Okay, die Info bekommt, ja. Gut, wer hat von uns aus dem Vorstand dafür den Hut auf? Ja, wahrscheinlich ich, weil ich jetzt meine Klappe so weit aufgerissen habe, dann mache ich das halt. Ja, okay, vielen Dank. Und jetzt aber Antrag 302757, Teilnahme Cannabis normal, was auch immer. Antragsteller ist bestenfalls und ich hoffe, dass der da ist. Ich habe ihn ebenfalls auch schon gesehen. Würde mich freuen, wenn er den Antrag vielleicht erläutern könnte. Bis dahin lese ich den Antrag dann auch erstmal vor. Stelle hiermit den Antrag, dass die Piratenpartei NRW die Kosten für meine Teilnahme, also bestenfalls Teilnahme an der Cannabis-Normalkonferenz in Berlin übernimmt. Die Kosten für Anreise, Übernachtung und Eintritt belaufen sich auf ca. 300 Euro. Ja, bestenfalls. Kannst du dazu was sagen? Jetzt wäre das nicht der Fall, dann werde ich die Beschreibung, die Erläuterung des Antrags nochmal kurz mit vorlesen. Beauftragter für Drogen- und Suchtpolitik der Piratenpartei NRW möchte sich im Zuge der Teilnahme vernetzen und Präsenz zeigen. Ich hoffe, also bestenfalls hofft, dass wir dies in Zukunft für unsere drogenpolitische Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Ja, und da sehe ich eine Wortmeldung von Basti. Bitte sehr. Genau, ich bin gewillt, dem Antrag prinzipiell zuzustimmen, wenn wir mit bestenfalls jetzt die Rahmenbedingungen klären würden, wie NRW, der Landesverband, irgendwas davon haben könnte. Ich spreche da über das Füttern von Social-Media-Kanälen und so, weil das alleinige Netzwerken würde mir nicht reichen. Ja, vielen Dank. Dann der Orange Bay. Ja, sowas würde ich mir auch wünschen. Ich habe mir das Programm angeguckt von der Konferenz. Es ist tatsächlich spannend. Da sind natürlich auch Politiker, also auch eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von Parteien zum Thema. Dass die Piraten da nicht vertreten sind, ist mal wieder das Übliche. Da steht halt Podiumsdiskussion mit den großen Parteien. Da gehören wir im Moment nicht zu. Trotzdem würde ich mir schon auch etwas mehr wünschen, als wenn wir da jemanden hinschicken, als einfach nur vernetzen, sondern halt ja, was auch immer möglich ist. Und wenn es toll, wenn bestenfalls hochkommt und ein bisschen was dazu sagt, was er sich vorstellt. Ja, vielen Dank. Ich sag mal, um bei sowas auf dem Podium zu sitzen, muss man auch vielleicht mal die Leute ansprechen, die das dann veranstalten. Also ich sag mal, ein bisschen selber pushen. Aber das ist nur eine Anmerkung von mir nebendran. Also bestenfalls ist im Augenblick offensichtlich offline. Jo, Meinungen zu dem Antrag, weitere Meinungen, auch meinetwegen Meinungen aus dem Sprechenraum, sprich aus dem Podium. Die Sami. Ich finde, ihr solltet den Antrag positiv entscheiden, weil ich es für sehr wichtig halte und weil ich bestenfalls in diesem Fall auch für den richtigen Mann halte. Wir müssen ihn halt nur heute Abend irgendwie noch wecken. Mich würde auch noch interessieren, ob das Budget überhaupt reicht, weil ich habe gesehen, das Ticket alleine kostet 200 und noch was Euro. Also der Link, der im Antrag verlinkt wird, zeigt auf die Konferenz 2017. Oder ist das da dieses Movie nur oder was? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Aber der Balli ist, glaube ich, hat Wortmeldung. Bitte sehr. Ja, ich habe ihn zwar jetzt eben gerade versucht anzurufen. Ich hätte wissen müssen, dass das nicht ist. Ist auch schon im Sprecherraum. Ich überlasse sofort das Wort Andreas. Ja, an dem bestenfalls. Es geht um deinen Antrag, der wird hier schon besprochen und wir würden uns freuen, du würdest da vielleicht mal zwei, drei Sachen erläutern. Meine Lieben, danke erstmal für die kurzfristige Behandlung des Antrags. Ich würde gerne an der Cannabis Normal teilnehmen. Das ist eine recht populäre Veranstaltung in Berlin, wo sich halt sehr, sehr viele NGOs treffen und auch sehr hochkarätige Leute da sind. Ich war letztes Jahr da und würde halt dieses Jahr gerne wieder teilnehmen. Ich taxiere die Kosten auf roundabout mit Anfahrt und Essen, Trinken auf 300 Euro. Der Eintritt ist günstiger, als ich eben gehört habe. Seid nicht böse, ich bin echt weggeratzt, ich bin am Arsch. Und es ist auch wahrscheinlich so, dass ich den Eintritt gar nicht bezahlen werde. Das heißt, dass das Spendenpotenzial in diesem Antrag auch vorhanden ist. Frage? Bitte? Bestenfalls, ich habe das gerade schon angesprochen, wärst du bereit das wäre Daniel Düngel dann für Pressekoordination, dich mit ihm auseinanderzusetzen, wie wir das Social Media technisch pushen könnten für NRW? Dass du da bist, Informationen, Tweets, Facebook, da irgendwie was zu machen? Sehr gerne. Okay, dann würden wir euch... Dann, ja gut, das will mir Daniel Düngel dann machen, der wird sich ja mit dir auseinandersetzen, denke ich. Okay. Ich habe gesehen, dass die Veranstaltung läuft parallel zum Bundesparteitag. Nope. Wie nope? Nee, ist eine Woche vorher. 16. 17. November? Ich dachte, da wäre BPT. Also, das ist nach meinem Kenntnisstand eine Woche vorher. Hast du nicht gerade gesagt, dass du einen Link von 2017 aufgemacht hast? Ja, ich habe jetzt aber den Zeitplan oder das Programm und da stehen alle Daten mit 2018. Da müsste ich dann tatsächlich nochmal selber gucken, aber soweit ich weiß, liegt das eine Woche auseinander. Ja, ich würde dich nämlich lieber auf dem BPT dann sehen wollen, ehrlich gesagt. Wir brauchen jeden Mann auf dem BPT. Ich bin da auch an Bord, also das ist so geplant. Also die Überschneidung, das mit den Terminen aufzulösen, ist... 16. 17. am Freitag, Samstag ist die Cannabis-Konferenz und BPT ist ja Samstag, Sonntag. Okay, das ist ja kein K.O.-Kriterium, denke ich. Akustisch nicht verstanden, zu leise. Ach so, ich denke, das ist kein K.O.-Kriterium jetzt. Wenn das wirklich Freitag, Samstag ist, ich habe gerade auch nachgeguckt, dann denke ich, sollte das kein Problem darstellen. Ja, dann möchte ich am Sonntag einen Bericht von ihm. Ja. Hast du gehört? Sonntag ist er dann noch gar nicht zurück, da ist er in Berlin. 9 Uhr vorm Frühstück. Das heißt, es gibt keine Mettbrötchen auf dem BPT. Das finde ich richtig schade. Da werde ich gegen den Antrag stimmen. Das macht mir Laune. Achso, okay. Gut, weitere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Antrag, bitte sehr. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir den auch abstimmen. Auch hier stimme ich positiv ab, von oben nach unten. Der Balli. Und dafür. Der Christian. Ich stimme dem Antrag zu. Bastian. Dafür. Wälder. Dafür. Und ich möchte auch gerne mindestens dann ein oder zwei Gäste bei irgendeiner Mammelrunde haben, genau zu dem Thema. Ja, wir stimmen hier allerdings nur den Antrag ab. Wenn du Gäste haben möchtest, bitte einen Antrag stellen. Der Orange Bay. Dafür. Ich enthalte mich und die Tatjana. Dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist der Antrag angenommen. Viel Spaß in Berlin bestenfalls. Danke euch. So. So, jetzt kommt hier doch nochmal ein Antrag von Frank Render, wo vorhin gesagt wurde, der wäre schon zurückgezogen worden. Die 302894, da geht es auch wieder um die WordPress Multisite Installation. Zurückgezogen. Das ist der. Ja, okay, der ist sowieso zurückgezogen. Ja, alles klar. Danke, danke, Vaku. Dann müssen wir den auch nicht weiter behandeln. Überspringen wir den auch tatsächlich sofort. Dann haben wir Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Die werden üblicherweise, verbessere mich da bitte, Vaku, eingelesen oder vorgelesen für die Aufzeichnung oder fürs Protokoll, ne? Ich lese sie ein, wenn es sich wirklich lohnt, aber das geht jetzt hier ganz schnell. Ihr habt 4 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen mit den Tickets 302, 388, 302, 389, 302, 390 und 302, 452. Genau so ist das. Ich danke dir, Vaku, und ich danke dem Vorstand für die Aufnahme der Mitglieder. Und was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch Sonstiges oder Politisches. Nopol GNRW vom Orange Bay, bitte sehr. Ja, genau. Ich wollte eigentlich mal dahin kommen, dass wir diese ganzen Verwaltungskram kürzer machen, schneller machen. Wir haben jetzt 1 Stunde dafür gemacht, was auch okay ist. Es waren ja auch ein paar Dinge drin zum Entscheiden. Aber meine Vorstellung ist, dass wir hier auch ein bisschen über ja politische Dinge, was so passiert, sprechen. Und hier im Vorstand ist ja auch irgendwann mal die Unterstützung des Bündnis gegen das Polizeigesetz NRW beschlossen worden. Und da gibt es halt eine neue Entwicklung, die ich hier mitteilen möchte. Und zwar, an meiner Kenntnis ist hier in den letzten Protokollen zumindest nicht drüber gesprochen worden. Es gab ja die Demo am 7. Juli, die sehr erfolgreich war, denke ich mal sehr bemerkenswert hier auch für Düsseldorfer und für NRW, aber auch besonders für Düsseldorfer Verhältnisse, 20.000 Menschen auf die Straße zu bekommen zu dem Thema. Einen großen Anteil hat sicherlich gehabt, dass tatsächlich eine sehr breite Basis von Organisationen aufgerufen hatte und sich beteiligt hatte. Im Nachgang zur Demo hat es dann verschiedene Unstimmigkeiten gegeben. Man hat angefangen, sich zu zanken. Ich sage das mal so, also ich war an einigen Sitzungen des Bündnisses dabei. Und es hat dann letztlich dazu geführt, so ab September eigentlich, dass sich eine Gruppe abgespalten hatte, die dann für sich was vorbereiten wollte, eine alternative Anhörung wollten die machen. Das hat sich aber auch nicht ergeben. Die sind irgendwie auch nicht fertig geworden. Und das zerfloss dann so alles so ein bisschen. Und den letzten Versuch, nochmal ein Bündnis zu schmieden, hat es am letzten Samstag gegeben. Versuch insofern, weil es gab einer der Stressfaktoren eigentlich war die Partei MLPD und deren Umfeld. Die standen seit der Demo in Kritik, den ganzen Protest für sich so vereinnahmt zu haben. Und es gab, wie gesagt, von einigen Diskussionen, dass sie ausgeschlossen werden müssten und so weiter. So ein Ausschluss hat es jetzt in Niedersachsen gegeben, da sind die aus dem Bündnis ausgeschlossen worden. Hier für NRW hat nochmal eine starke Rolle gespielt. Die Unteilbar-Demo, 13.10. in Berlin, wo es ebenfalls Stress mit diesem internationalistischen Bündnis, also MLPD, Montagsdemo, so die gehören dazu. Im Ergebnis war angedacht, hier am 20.10. einen Ausschlussbeschluss zu machen, so dass MLPD nicht mehr Teil des Bündnisses ist und die Verbliebenen halt dann mit ihrem Protest weitermachen. Das Kind lag aber schon so tief im Brunnen, dass viele derjenigen Gruppen, die MLPD nicht mehr mit denen zusammenarbeiten konnten oder wollten, sind gar nicht erst zur Abstimmung gekommen. Und obwohl die Abstimmung mit einer Mehrheit für den Ausschluss gelaufen ist, wurde das Ergebnis dann bestritten und lange Rede, kurzer Sinn, das Bündnis hat sich dann an diesem Tag quasi zerlegt. Also man muss sagen, obwohl die übrig gebliebenen bei dieser Abstimmung der MLPD jetzt irgendwie selber ein Bündnis auf dieser alten Basis machen will, die schon vorher was Neues machen wollten, noch überlegen und sich neu formieren wollen. De facto gibt es im Moment nichts. Möglicherweise gibt es demnächst zwei Bündnisse hier in NRW. Jetzt mache ich erstmal Pause und höre, ob jemand was dazu zu fragen hat. Genau, und ich gebe das auch gleich mal weiter. Die Vaku ist im Sprechenraum noch von eben oder dazu? Dazu. Bitte. Danke. Ja, ein bisschen ergänzend dazu, was der Frank gesagt hat. Also es ist tatsächlich so, das Bündnis ist gespalten. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Der Twitter-Account ist nicht mehr aktiv. Es wird wohl auch die Webseite eingefroren. Das heißt, die wird noch da sein, aber sie wird nicht mehr aktualisiert werden. Ich denke, auch der Facebook-Account wird geschlossen. Es gibt jetzt diese Gruppe um die MLPD, Rebell, Montagsdemo und wie sie alle heißen, die mit neuer Webseite, neuer Mailingliste und so weiter was aufsetzen möchten. Und es gibt, ich sag mal, die größere Mehrheit, die sich jetzt versucht, irgendwie neu zu strukturieren und im Prinzip an der Sache weiterzuarbeiten. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, bei der Gruppe der Nicht-MLPD-Leute sind, soviel ich das weiß, die Linken, Frank und ich als Piratenleader die ganze Zeit auch bei den Bündnistreffen waren, sind auch auf dieser Liste. Auch die Grünen sind auf der Liste. Sehr voranführend ist dabei auch Digital Courage. Padelun war extra für diesen Ausschlussantrag angereist am 20.10. in Düsseldorf. Und ich denke mal so, dass wir momentan keine Entscheidung treffen würden, aber ich habe das vorletzte Treffen verlassen, als ich merkte, dass ich mit Frank in einer Gruppe von ansonsten mehr oder weniger 25 Personen saß, die irgendwie mit der MLPD verwickelt sind. Kannst du das nochmal erläutern? Was heißt irgendwie verwickelt sind? Ja, also man spricht da auch von Vorfeldorganisationen. Also erstmal ist es die MLPD, dann ist es die Jugendorganisation Rebell, dann gibt es die sogenannten Montagsdemos. Die haben nichts mit PIDA zu tun, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, aber die sind auch voll unter MLPD-Orga. Dann gibt es diesen Frauenverband, keine Ahnung, Courage. Das geht alles in die MLPD-Richtung. Wir haben Gewerkschafter in dem Bündnis, die sich immer als Gewerkschafter vorgestellt haben, aber letztendlich die Gewerkschaften waren nie Unterstützer. Also die hängen da irgendwie auch so ein bisschen mit der MLPD zusammen. Okay, vielen Dank. Ich habe in der Sekunde mal Balli. Entschuldige, Balli. Ich habe in der Wortmeldungsliste den Balli, dann mich selber, dann den Orange Bay und dann die Sami, die tatsächlich nach dem Orange Bay in den Sprechenraum gesprungen ist. Dann wäre der Balli jetzt dran. Bitte sehr. Ich habe heute diesbezüglich reichlich telefoniert, möchte das ergänzen. Es sind Leute von der DKP dabei, von der FDAJ und so weiter, die ungefähr mittlerweile 80% dieses Bündnisses ausmachen. Am nächsten Mittwoch, wo ich selber leider nicht kann, wird wahrscheinlich die Auflösung des Bielefelder Arms des Ganzen stattfinden, weil die keine Lust mehr haben, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und die haben es halt nicht geschafft. Darunter gehören auch die Grünen, die werden aus dem ganzen Kram aussteigen. Es ist mittlerweile eine komplett rechte Struktur geworden, das von meiner Kenntnis, mehr darf ich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Du meinst Linke, ne? Nein. Das ist ja der Witz. Linke. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt auch nachgebar. Danke, Walli. Das andere also, rechts. So. Okay, danke, Walli. So, und ich wundere mich, wie halt so ein Bündnis oder so eine ja, so eine Struktur, zumindest erscheint mir das so, als mehr oder weniger Außenstehenden, relativ einfach offensichtlich von MLPD und Ähnlichen gekapert werden kann und man sich unversehens dann tatsächlich unter einem ganz anderen, ja, unter einer ganz anderen Flagge dann auf einmal wiederfindet, um mal bei dieser nautischen Metapher zu bleiben. All das bestärkt mich, obwohl es eine gute Sache ist, ja, und obwohl das auch seine Berechtigung hat und ich mich auch freue, dass ihr Vaku und Orange Bay da aktiv seid und euch da engagiert. Er bestärkt mich aber tatsächlich auch nochmal in meiner Meinung, dass wir uns als Partei halt, was solche Unterstützeraussagen von solchen Bündnissen im weitesten Sinne, was das angeht, dass wir uns da fernhalten sollten und dass wir uns dann eben nicht erklären sollten. Und jeder kann, wie ich vor zwei Wochen auch schon wieder sagte, jeder kann für sich persönlich an solchen Sachen teilnehmen, sich engagieren, sich dafür oder dagegen aussprechen, wie er möchte, überhaupt kein Problem. Aber ich sehe unsere Rolle als Piratenpartei, auch als Landesverband NRW, eben nicht permanent zu irgendwelchen Demos, Bürgerinitiativen, Bündnissen etc. aufzurufen. Die Gefahr, dass man dann eben, sagen wir mal so, da in dieser Form unter die Räder kommt, die ist mir viel zu groß, ehrlich gesagt. So, und dann wäre der Orange Spiel dran. Bitte sehr. Na gut, aber also den Punkt verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also erstmal hat die MLPD, die hat hier Schwierigkeiten verursacht. Ja, sie hat aber das Bündnis in keinster Weise übernommen. Also jetzt die Aussage, dass sie mit 80% die Linken da die Mehrheit haben, die ist insofern richtig, wenn von den ehemals 200 jetzt nur noch 10 da sind und 8 davon gehören in das Umfeld MLPD, dann sind als 80%, aber das sind 190, die dann halt raus sind. Insofern sind die Gruppen, die sich da zusammengefunden haben, die waren ja auch zuerst eigentlich parteilos, dann sind Oppositionsparteien klar dazugekommen, auch die Grünen waren, gewünscht, doch irgendwo schon, auch die Piraten waren gewünscht. Ich denke mal, wir haben beide da viel auch Know-how reingebracht, weil es ging um Gesetzgebungsverfahren, wir waren zum einen Anwälte, die Dinge halt reingebracht haben, aber auch jetzt wir vom Verfahren, wie halt der Gesetzgebungsprozess im Landtag verläuft und so weiter. Das ist schon okay gewesen, dass Piraten da auch dabei gewesen sind, finde ich. In diesem Fall, nicht in jedem Fall möglicherweise. Wie das jetzt zum Ende gelaufen ist, da kann man jetzt nochmal eine extra Sitzung zu machen. Das ist wirklich auch ein Lehrstück, was so Persönlichkeiten und solche Dinge angeht. Viel hatte dann auch damit zu tun, dass einfach bestimmte Leute wollten nicht mehr, beziehungsweise, das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt eigentlich, ich glaube, dass die auch ein bisschen verleitet worden sind, diese Gruppe, die jetzt schon sich vorher separiert hat und die letztlich auch durch Nichterscheinen die Spaltung verursacht hat. Da sind, meine ich, maßgeblich die Grünen beteiligt, weil das ist mein Eindruck, gerade in diesen Tagen jetzt, dass deren Interesse einfach ist, den Ball hier flach zu halten, weil wir haben Wahlkampf, wir haben Hessen-Wahlkampf. Eigentlich müssten die Grünen hier in NRW auf den Barrikaden stehen und gegen den Staatstrojaner oder gegen den NRW-Trojaner wettern, der hier im Polizeigesetz drin ist. Und da Infoveranstaltungen machen und alles Mögliche. Das ist im Moment natürlich ein bisschen schwierig, wenn in Hessen die Landtagswahl ist und sie da als regierende Partei genau das beschlossen haben. Insofern ist meine Vermutung, was jetzt tatsächlich die Landespolitik oder die noch höher liegende Strategie angeht, dass hier tatsächlich ein bisschen auf die Pausentaste gedrückt wurde von der Seite. Damit es da halt nicht zu blöden Situationen kommt. Ja, vielen Dank. Dann wäre jetzt dran tatsächlich Sami, bitte. Tatsächlich, ja, danke. Ich habe ein paar Gedanken mir dazu gemacht und habe mir auch ein paar Reden angehört, auch aus Berlin. Und da standen auf der Bühne dann tatsächlich diese Leute, die auch den Al-Quds-Tag in Berlin immer so schön feiern und wetterten gegen Israel und für Palästina. Das heißt, es werden sowieso von allen möglichen Leuten solche ganz großen Demos genutzt, um völlig andere Sachen anzubringen. Und deswegen verstehe ich eins nicht. Wir haben hier in Paderborn ist ein blödes Beispiel, weil es so klein ist, aber wir haben hier ein breites Bündnis für Demokratie und Toleranz und laden dann auch häufig zu irgendwelchen Veranstaltungen ein, die dann auch manchmal größer werden. Da wird aber schon ganz genau geguckt, wer da beteiligt werden möchte. Und da wird natürlich nicht jeder beteiligt. Insofern frage ich mich, wer hat denn da überhaupt ganz zu Anfang schon einfach mal nicht aufgepasst? Die Vako ist dran. Das heißt nicht, dass sie es war, sondern dass sie jetzt einfach sprechen darf. Bitte, Vako. Ich kann die Frage auch nicht ausreichend beantworten. Außer, dass das Bündnis so sehr offen war, dass man da wohl überhaupt nicht drauf geachtet hat, wer sich als Unterstützer eintragen wollte, wurde eingetragen. So habe ich das zumindest im Gedächtnis. Bin jetzt nochmal hochgekommen, um vehement dem Bernd zu widersprechen. Ja, war mir klar. denn ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir als Landesverband und als Partei solchen Bündnissen beitreten. Und also die Demo am 7. Juli war ein Riesenerfolg und Piraten waren sehr gut bemerkbar. Wir sind auf allen Pressefotos mit unseren Fahnen sichtbar gewesen, weil auch wirklich, wirklich viele Leute gekommen waren. Letztendlich sind solche Bündnisse wichtig, um uns in dieser Community, in diesem Umfeld, wo auch NGOs sind, die ja vielleicht durchaus auch mal piratenaffin waren und vielleicht auch mal wieder zukünftige Wähler sein könnten, dass wir da sind, vor Ort sind und uns da ja einfach engagieren. Also und dazu braucht es einen Beschluss des Landesverbandes oder einzelner Kreisverbände, so wenn es regionalere Veranstaltungen sind, dass man sich auch tatsächlich da hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich vertrete jetzt hier die Partei mit meiner Anwesenheit. Vielen Dank, Vako und der Orange Bay. Gut, gleiche Kerbe, habe ich aber gerade auch schon gesagt. Und warum hatte ich mich gemeldet? Ach so, genau, warum da die Organisationen sich so zusammengefunden haben. Es ist tatsächlich so, am Anfang hat da niemand drauf geachtet. Das hatte die ursprünglichen Initiatoren haben halt praktisch nur Unterstützer gesammelt, ohne hinzugucken. Und wir waren ja auch am Anfang auch nur, wie soll ich mal sagen, Teilnehmer. Und sind erst im Nachhinein so immer mehr in die Organisation mit reingerutscht. Und am Anfang bin ich tatsächlich auch davon ausgegangen, dass die in ihren Gruppen irgendwo Kriterien haben, wen sie da mitspielen lassen und wie sie die mitspielen lassen. Es hat sich aber herausgestellt, dass praktisch gar keine Regeln da waren. Es gab keine Geschäftsordnung für die Sitzungen. Man ist vom Konsensprinzip ausgegangen. Das ist eine eher demokratische Überlegungen. Es hat aber halt letztlich nicht funktioniert und hat im Ergebnis zu dieser unmöglichen Situation geführt, dass eine Mehrheit für den Ausschluss war. Aber weil halt dann erinnert wurde, ja, wir haben hier Konsens und 80% müssen zustimmen, ist das halt alles geplatzt. Also es fehlten einfach Regeln. Es fehlten Regeln dazu, wer kommt rein. Die müssen natürlich demokratisch sein, die Regeln. Und wer drin ist, muss sich wie verhalten. Das hat es alles nicht gegeben. Und das sind ja einfach Lehrstücke, die auch, was eigentlich alle mitgenommen haben. Ja, ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben. Aber noch ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, der mich sehr ärgert an der Gruppe, die sich frühzeitig jetzt abgespalten hat und die sich so als die Guten, in Anführungsstrichen, jetzt darstellt. Das waren die und sind die, die die Mailingliste betreut haben und die Webseite aufgebaut haben. Die haben letztlich jetzt die Spaltung oder die Einstellung des Bündnisses dadurch forciert, indem sie halt die Mailingliste gesperrt haben und die Webseite gesperrt haben. Das heißt, sie haben praktisch mit Technik abgestimmt was ich als Pirat so gar nicht gutheißen kann, weil Technik muss neutral sein. Aber sie haben praktisch dem Bündnis den Boden unter den Füßen weggezogen, indem sie halt die Kommunikationswege gesperrt haben. Ja, so ist das jetzt. Also wir gucken, was neu passiert. Und Marco hat gerade nochmal das Stichwort KV gebracht. Ich denke, wir müssten hier auch mal zu den unterstützenden KVs. Wir stehen ja auf dieser Seite, stehen da einige KVs, die auch ihre Unterstützung erklärt haben. Dort jeweils auch sprechen, dass wir jetzt sehr vorsichtig sind, uns gut überlegen, wie wir mit Folgebündnissen umgehen. Viel wird grundsätzlich nicht mehr passieren. Also beide Seiten reden im Moment davon, im Dezember nochmal eine Demo zu machen, weil durch die ganzen Verschiebungen jetzt im Gesetzgebungsverfahren wird tatsächlich im Dezember erst im Landtag abgestimmt werden. Ich wage im Moment aber mal zu bezweifeln, dass es da noch, also dass sich das realisiert, dass da wirklich noch Demos stattfinden. Auf jeden Fall denke ich, sollten wir hier innerhalb der Piraten drüber reden, inwieweit wir uns bei den zukünftigen Bündnissen, die noch dabei sind, sich zu bilden, tatsächlich beteiligen. Danke, ja. Frank. Das war eine tolle, ausführliche Erklärung und erinnert mich verdammt an die Zeit, als wir in Berlin mit den besetzten Häusern einen Rat hatten, der dann hinterher von den Autonomen irgendwie gekapert wurde. Man lernt aus Fehlern. Danke dir. Ja, vielen Dank dem Frank, vielen Dank der Sami. Jetzt haben wir noch Wortmeldungen von, ich nehme an, Sami, das war noch die alte Wortmeldung, oder? Ja, von in der Liste von Balli, vom Elder und dann ist die Vaku nochmal hochgesprungen. Ich würde mit Vaku dann auch gerne die Rednerliste beschließen wollen, weil wir haben noch andere Themen auf der Tagesordnung und ich denke, wir haben das ausführlich behandelt. Bitte, Balli. Ja, danke, Frank, für die Zusammenfassung. Ich sag's nur mal so. Nächste Woche Mittwoch treffen sich die Örtlichen aus Bielefeld, die auch teilweise aus Grünen bestückt sind und in der administrativen Sache weit vorne sind, und Digital Courage, und ich bin auch eingeladen, aber ich kann Mittwoch nicht, um zu beschließen, ob sie zu der Demo, zu der geplanten Demo im Dezember gehen wollen. Und so wie man hört von beiden Parteien, werden beide nicht hingehen aus Gründen. Was mich interessieren würde, es muss doch jemand den administrativen Hut gehabt haben, und den kenne ich nicht. Und das würde mich doch interessieren, das kannst du mir dann irgendwie per Mail schicken oder sonst. Danke. Ja, danke, Balli. Elda, bitte. Ja, ich höre jetzt die Diskussion jetzt auch schon eine Weile und überlege jetzt die ganze Zeit, was man jetzt dazu packen könnte. Ich habe jetzt rausgehört, dass wir, also beziehungsweise dass du, Bernd, da jetzt, dass ich mag, dass wir als politische Partei gerade zu solchen Bündnissen, also uns solchen Bündnissen anschließen, beziehungsweise da den Hauptteil der Arbeit darin sehen, uns für, also irgendwie zu Demos zu mobilisieren oder so ähnlichen. Dies sehe ich teilweise so. Kann aber ganz klar sagen, also das sollte trotzdem auch unsere Arbeit sein. Also wir sollten auch als politische Partei weiterhin auch Menschen dazu bewegen, auch mal auf die Straßen zu gehen und auch zu demonstrieren. Also dazu auch selber aufzurufen oder auch selber in bei solchen Bündnissen auch mitzumachen, die dann eben zu sowas aufrufen. Das sollte aber nicht ausschließlich unsere Arbeit sein, sondern unsere Arbeit geht dann auch weiter. Wir sollten dann auch politisch dann auch weiterarbeiten. Wir sollten da auch Ziele formulieren. Wir sollten auch programmatisch daran arbeiten, in der Partei diskutieren, wie es auch immer, also was wir da auch immer weiter machen können. Das sollte natürlich immer so weiterbleiben. Was ich nur gerne jetzt hätte, wäre, bevor wir jetzt hier noch weiter über andere Parteien reden, was machen wir jetzt oder beziehungsweise wie soll es jetzt da weitergehen? Das wäre so die Frage, die ich da persönlich stelle. Was andere Parteien da machen, das kann mir da eigentlich eine Gruppe sein. Ja, vielen Dank, Elda. Und die Vaku? Vielleicht dazu als direkte Antwort. Am Montag gibt es ein Treffen in Köln mit den Leuten, die sich von der MLPD distanziert haben, wo es darum geht, wie man weitermacht, wie man auch weiter noch andere mobilisiert, sich diesem Bündnis anzuschließen. Und ich werde am Montag auch in Köln anwesend sein. Und Frank sagte gerade, dass es auch Kreisverbände gibt, die in der Unterstützerliste stehen. Ich würde vorschlagen, dass wir über die NRW-Mailingliste da ein bisschen was formulieren. Das letzte Protokoll verlinken, was der Padelun erstellt hat, so dass wir zumindest die Leute informiert haben, weil so viele sind heute auch nicht hier aus NRW und Abzeichen muss man sich auch nicht so viele Menschen an. Ich weiß nicht, Frank, sollen wir das vielleicht zusammen machen in einem Pad oder so? Ja, können wir machen. Okay, dann schicke ich dir einen Pad-Link und dann formulieren wir da was in den nächsten Tagen. Okay, Doc. Danke, Vako. Dann würde ich gerne zum nächsten Thema kommen wollen und ein bisschen um straffere Beiträge, straffere Wortbeiträge bitten. Wir haben als nächstes Thema auf dem Orange-B-Wahlkampf-Endspurt in Hessen. Bitte sehr, Frank. Das geht ganz schnell, weil da habe ich nichts weiter vorbereitet jetzt. Ich arbeite gerade an einem kleinen Blog-Antrag, wo ich den Wahlkampf in Hessen, was ich gerade schon sagte, mit dem Trojaner hier mit dem Polizeigesetz NRW verbinden möchte. Und wenn das Ding noch fertig wird, würde ich mich um Verbreitung wünschen. Aber ansonsten würde ich euch eigentlich bitten, halt auch nochmal das zu tun, was ihr sowieso schon die letzten Tage tut, nämlich gucken, dass die Daten sich über Twitter und was ihr sonst so für Kanäle habt, mit den tollen Aktionen, die in Hessen laufen, weiterverbreiten. Ja, vielen Dank, Frank. Gibt keine weiteren Wortmeldungen dazu. Ich denke, dass ich sagen kann, dass wir als Landesvorstand natürlich den Hessen ganz doll die Daumen drücken, dann vernünftigen Wahlkampf zu machen, vernünftiges Ergebnis zu holen und am Ende vielleicht sogar, sagen wir, in den Landtag einzuziehen. You never know. Vielen Dank, Frank. Dann hätten wir als nächstes von der WAKO Marina NRW. Bitte sehr, WAKO. Ja, auf dem TDPA, den wir in Kerpen hatten, war der Wunsch an uns, also an die AG Events herangetragen worden, eine Marina NRW zu organisieren, also da zumindest erstmal einen Raum für zu finden. Das ist alles so ein bisschen untergegangen durch unsere LPT-Schwierigkeiten. Aber ich hätte jetzt, und das habe ich hier verlinkt, ein wirklich sehr günstiges Angebot aus Bochum. Dieser Bahnhof liegt vom Bochumer Hauptbahnhof, glaube ich, ungefähr 15, 20 Minuten mit der Bahn entfernt. Wir könnten 3 Räumlichkeiten anmieten und für den ganzen Tag würden 180 Euro anfallen. Es gibt im Dezember keine Termine mehr. November, denke ich, wäre zu kurzfristig. Im Januar sind 3 Termine frei. Den 12. habe ich jetzt mal für uns optioniert. Zusätzlich zu den Räumen gibt es eine Küche, wo man Kaffee kochen kann und Brötchen schmieren kann. Das heißt, wir können uns da selbst versorgen. Da sind die auch ganz froh, dass wir das tun. Ich würde eigentlich nur ganz gerne so ein Meinungsbild vom Vorstand haben. Problem ist, dass im Januar ja auch immer die Marina Kassel ist und dazu gibt es noch keinen Termin, zumindest nicht im Wiki. Ansonsten würde ich das, wenn ich hier ein positives Meinungsbild bekomme, euch das als Antrag in den Umlauf schicken wollen. Marina NRW war halt geplant, eine Art Vorstandstreffen, also die Vorstände der Kreisverbände, der Landesvorstand und gegebenenfalls Bürokraten, dass man da sowas mal institutionalisiert, ein gemeinsames Treffen, um sich besser zu vernetzen. Ja, vielen Dank, WAKO, vielen Dank für dein Engagement. Ich finde es gut, dass du das verfolgst und weiter nach vorne bringst. Im Übrigen einem meiner Lieblingsprojekte, die Marina NRW. Der Balli hatte eine Wortmeldung. Bitte, Balli. Ich lasse dich gerne vor, wenn du mehr sagen möchtest, weil ich bin dafür, egal welchen Termin wir von AG Event ausgewählt haben. Habt ihr denn schon einen ausgewählt? Nee, wir haben welche zur Wahl gestellt. Ich habe mir aber beide Termine noch nicht angeguckt, muss ich sagen. Ich kann also an beiden. Es sind 3 Samstage im Januar. Den 1. habe ich mal weggelassen, der ist quasi noch in der Ferienzeit. Der 12., der 19. und der 26. Januar sind jeweils Samstage. Und den 12. habe ich optioniert, weil ich dachte, schadet nichts. Wenn der 19. oder 26. aus irgendwelchen Gründen besser ist, kann ich das morgen ändern. Ja, dann hatte ich mich eingetragen in der Tat. Du wolltest ein Meinungsbild haben. Da die Marina ja nicht nur der Landesvorstand alleine ist, sondern da es halt einen Einladungskreis geben soll oder dann geben wird, es auch ein Programm geben muss, logischerweise. Also ich will das ungern als Barcamp oder Barcamp ähnlich strukturiert und organisiert wissen, sondern tatsächlich mit einer Idee dahinter und auch dementsprechend mit Inhalten dahinter oder zumindest mal mit einer Tagesordnung. Stelle ich mir halt die Frage, ob das nicht ein bisschen knapp wird. Dezember ist ohnehin, also wir laufen jetzt eh auf November schon zu. Dezember geht aus verschiedenen Gründen ohnehin nicht. Wir müssten halt das ganze Ding auch mit Leben befüllen. Theoretisch kannst du natürlich einladen, jetzt schon und sagen, okay, wir machen eine Marina-Programm kommt noch irgendwann, ja. TBA oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen eng wird, möglicherweise. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen. Aber die Sami war sowieso im Sprechraum. Bitte sehr. Ja, danke. Ich kann das im Moment, was die Zeit betrifft, überhaupt nicht beurteilen, weil ich innerlich sehr auf Wahlkampf Europa eingestellt bin und nicht genau weiß, wann wir nun wirklich loslegen können. Aber was mir dabei auffiel jetzt, Vakus, eine gute Idee. Aber sollten wir bei sowas nicht warten, bis wir dann auf einem Parteitag, wie wir das wollten, unsere Regionalvertreter gewählt haben? Das war eine gute Idee. Konnten wir beim letzten Mal nicht machen, weil nicht richtig eingeladen wurde dazu, weil, ja, tausend Gründe. Und das wollten wir ja noch machen. Und wenn wir dann Regionalvertreter haben, gerade wo es keine KVs gibt, sondern nur VKVs, wäre das ja ganz sinnvoll, die dann auch mit dazu einzuladen. Ja, auch kein schlechter Punkt. Danke, Sami. Dann hatten wir den Orange Bay als nächstes. Ja, das ist tatsächlich ein valider Punkt. Aber da würde ich sagen, da lasse ich noch, ich sag mal, Richtung ja mindestens Februar, März, also eher März, April vielleicht sogar hinziehen wird und man da nicht direkt danach so ein Event macht, sondern dann ist man dann schon wieder im Mai, Juni. Insofern, ich finde den Januartermin tatsächlich gut, den als Termin auch jetzt schon rumzuschicken. Die Gruppe ist, ich sag mal, relativ übersichtlich und spätestens zur Klausur sollten wir ein Programm haben. Dann haben wir immer noch 4 Wochen zur Vorbereitung, dass sich jeder vorbereiten kann auf das Programm, auch wenn da irgendwie so Weihnachten dazwischen liegt, egal. Also ich würde das sehr unterstützen, auch am 12. Januar. Das ist ein guter Start. Je weiter man nach Ende Januar, Februar reingeht, gibt es schon ganz viele andere Termine von extern und so weiter, dann wird es schwierig. Ja, vielen Dank, Frank. Der Walli. Ja, ich musste die richtige Taste finden. Also ich glaube, wir sind verpflichtet, einen TDPA anzubieten, laut unserer GO oder Satzung, bestraft mich, für den Preis einen solchen Raum an einem Tag zu bekommen, ist wirklich schnäppisch und ich würde absolut dazu sagen, dann machen wir das für uns als, was weiß ich nicht, Neujahrs-TDPA, Neujahrs-Marina-NRW, weiß der Geier was, um politische Themen auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, warum wir das nicht thematisch füllen könnten in der kurzen Zeit. Schluss. Noch was. Ich hatte hier vielen von euch ja schon geschrieben. Ich hasse dieses, du hast eben selber gesagt, das wäre zu kurzfristig. Wenn wir langfristige Planungen machen, so wie jetzt mit unserem LPT, wo die Termine jetzt ja auch schon reserviert sind oder angefragt sind. Wir müssen langfristig planen. Und von daher gebe ich das gerne frei. Das mit den LPTs machen wir später. Oder auch nicht. Vielen Dank, Walli, der Elder. Das war Tatjana, aber gut. Also, okay, dann die Tatjana. Ja, mein Mumble am Handy spinnt irgendwie. Also erstmal danke, Vaku und Bali, für Marina NRW. Soweit ich das ja verstanden hatte, richtet sich das dann auch an die Büropiraten in den VKVs. Liebes Hami, du darfst auch dabei sein. Ja, zu dem Termin. Ja, ich kann Bernd etwas nachvollziehen. Es ist schon etwas kurzfristig. Also bei mir wird sogar nur der 26. Januar gehen, weil ich davor in der Karibik unterwegs bin. Aber ja, auf jeden Fall erstmal danke. Und dann haben wir noch die Vaku. Ja, zur Kurzfristigkeit wollte ich jetzt noch mal was sagen. Also ich denke, dass das kein Problem ist. Ich habe 2013, 2014 auch TDPAs organisiert. Das war mindestens mal genauso kurzfristig. In meiner Vorstellung, so ganz genau ist es ja noch nicht definiert, was da stattfinden soll. Aber wenn wir das Wort Marina jetzt mal so ein bisschen wörtlich nehmen, ist es in meiner Vorstellung so, dass wir eine Wiki-Seite aufsetzen, dass eine Einladung bzw. eine Information vom Landesvorstand herausgeht und dass wir dann Slots sammeln. Also ich glaube zu wissen, dass aus der AGÖA zumindest mal ein Slot gerne gemacht werden würde, was so Social-Media-Skills und so angeht. Und ich denke, es finden sich da auch noch andere, die vielleicht irgendwelche Slots machen. Ich glaube nicht, dass das kurzfristig ist für Januar. Es muss halt jemand organisieren, aber da würde ich mich, die AG Events und damit auch den Bali und den Bestenfalls verorten wollen. Ja, vielen Dank, Vaku. Jetzt nochmal eine Wortmeldung von mir ganz kurz. Mir ging es gar nicht um das rein organisatorische, also dass es so organisatorisch abzuhandeln ist und dass das, weiß Gott, nicht zu kurzfristig ist, das ist schon klar. Mir ging es ums Inhaltliche und ich habe halt auch schon LPTs gesehen, die halt völlig, völlig desorganisiert, völlig unorganisiert, völlig chaotisch waren. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr. So, mir geht es darum, dass es inhaltlich organisiert ist und strukturiert ist. Aber da hast du eben auch schon, glaube ich, einen ganz guten Input gegeben. Von daher, ich habe da kein Problem, das auf den Januar zu lassen. Ich habe lediglich die Frage gestellt oder sagen wir so zur Diskussion gestellt, ob jedermann klar ist, dass das halt auch inhaltlich mit Leben gefüllt werden muss, mehr nicht. Vielen Dank und dann wäre der Bali dran. Ja, also ich denke, dass auf das letzte Datum Januar zu setzen, zu beschließen, überlegt mal, wir haben am 15.12. unsere, ja, Dings da, ne? Wir hatten den bestenfalls in Berlin. Da kann er auch was dazu beitragen. Und den Rest schreiben wir aus und laden ein. Und daraus wird dann eine wunderschöne Eintagesveranstaltung. Und für den Preis, da muss ich nochmal Vaku danken, dass sie das gefunden hat, machen, abschließen, bestimmen, fertig. Egal, welche Nationalmannschaft dann an dem Tag eventuell spielen könnte. Gut, vielen Dank, Bali. Vaku, reicht dir das als Meinungsbild? Ich nehme jetzt mal so mit, dass der 26. Januar das bessere Datum wäre. Und du machst dann einen Umlauf? Ja, mache ich. Okay. Ich danke euch. Wir danken dir. So, dann hätten wir das auch. Dann wäre dann als nächstes wieder die Vaku. Herr Gott, Domains, das Stichwort. Bitte sehr, Vaku. Moment jetzt. das ist ein alter Beschluss in dem Ticket 296181. Da braucht es auch noch jemanden, also da braucht es auch noch einen Umsetzungsbeauftragten. Also irgendwo muss das Ticket hingeschoben werden. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so in die AG Technik schieben kann. Mir wäre es lieber, wenn der Vorstand das mit ein paar netten Worten tun würde. Das Ticket ist zurzeit immer noch im Umlauf, weil sich da höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, noch niemand drum gekümmert hat. Beschlossen hattet ihr das? Ja, dann war ich tatsächlich 4 Sekunden vor Orange spät dran. Ich würde dann einfach vorschlagen, das zu bündeln, wenn Frank sich eh schon um den UNA-Domain kümmert, die da noch mit dran zu kleben, wenn es keine größeren Umstände verursacht. Bitte sehr, Orange spät. Genau, das hätte ich auch gerade vorgeschlagen. Nicht, dass ich jetzt hier zum Domain-Umsetzungsbeauftragten werden möchte, aber ich würde dann gerne, dass mich da jemand an die Hand nimmt. Also ich würde das als Anlass nehmen, um zu erfahren, wie ich denn ein vorhandenes Ticket umbiege und jemand anderem zuordne. Das habe ich mich tatsächlich mit dem Request Tracker noch nicht gemacht. Würde ich gerne tun und dann übernehme ich das halt, dass ich mich hier um diese 3 Domains kümmere. Und frage, wer hilft mir dabei, mir das im Tracker zu erklären? Freiwillige vor. Tracker-Erklärbeauftragten. Genau. Ich kann dir da leider nicht helfen. Da würde ich einfach auf meine gute, liebe alte Parteikollegin Vaku nochmal zurückgreifen wollen, eventuell, die auch Trecker-Kurse anbietet. Also mein Problem ist gerade, dass ich nicht sehe, wie ich ein Ticket im Request-Tracker an die AG Technik schicken kann. Erklär mir irgendwie ein Ticket an woanders hin zu schicken. Dann Ja, das geht unter Grundlagen, aber der Daniel Jäger sagte ja vorhin, das soll dann an die AG Technik. Ach so, die heißen einfach nur Technik. Jetzt habe ich sie gefunden. Okay. Genau, Technik, ja. Gut, hätten wir den Punkt auch geklärt, sage ich mal. Dann kommen wir zum nächsten Mal wieder, Vaku. Pat, Vorstandswechsel. Vaku, bitte sehr. Ja, Entschuldigung. Also es gibt ein Pad, ich meine, das heißt Vorstandswechsel. Das ist in eurem LAFO, in eurer LAFO-Pad-Gruppe. Da habe ich mal so gesammelt, was alles zu tun ist, wenn der Vorstand neu gewählt ist, aber das betrifft natürlich auch jetzt genauso neu gewählte Mitglieder. Da sind zum einen, glaube ich, Links drin, welche Seiten im Wiki und auf den Blogs geändert werden müssen, als auch, was muss ich tun, in welchen Padbuch muss ich mich anmelden und so weiter. Bevor das am 1.11. dann irgendwie weg ist oder nur noch bei irgendjemandem in einer ZIP-Datei vorhanden ist, würde ich euch bitten, das vielleicht public zu stellen und mir den Link nochmal zu schicken, weil ich möchte das gerne irgendwo verewigen. Das sind ja auch keine Geheimnisse, sondern das sind einfach To-Dos. Und ich habe gestern im Wiki die Vorstandsseite geändert. Da hatte sich irgendwie noch niemand drum gekümmert. Ich weiß, dass es aber auch noch weitere Wiki-Seiten gibt, die zu ändern wären. Deswegen hätte ich ganz gerne dieses Pad. Wer hat denn den Link zu diesem Pad von uns? Da müsst ihr mal gucken, das ist ungefähr 2 Jahre alt. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich kann es public, willst du es haben? Ja. Genau, sonst sehe ich es ja nicht und dann den Link per DM und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie als How-To ins Wiki packe für nächste Vorstände. Okay, es ist schon public, ich schicke dir den Link per Twitter, nehme ich jetzt an, damit es schneller geht, ja? Genau, danke dir. Ja, super, dann hätten wir den Punkt ja auch schon geklärt und kommen schon zum nächsten, das allgemeine politische Arbeit von Orange Bay. Wo bekomme ich Informationen für meine politische Arbeit in NRW? Ja, das ist auch, das ist nichts Neues eigentlich, aber es heißt ja oft, man erfährt nicht, was im Landtag ist und wenn ich da mal was rumschicke, eine Sekunde mal eben, so, wenn ich was rumschicke, dann wird sich da auch manchmal für bedankt, was ich da nett finde. Ich wollte nur noch mal sagen, dass sich da jeder anmelden kann, weil das geht mit einer einfachen E-Mail, das muss noch nicht mal irgendwie Personalausweis hinterlegt werden. Da sind jetzt 2 Links, das einmal erläutert das Prinzip und das andere, der andere Link ist, wo man ein Profil anlegen kann. Und was man da auswählen kann, sind Unterlagen, also aus jedem Ausschuss, jeder hier der Piraten hat ja irgendwie so einen Fachbereich, wo er sich interessiert, wo er politische Arbeit macht. Das spiegelt sich, also die Ministerien hier im Land NRW spiegeln sich ja im Landtag wieder in den Ausschüssen. Bau und Verkehr, Soziales und so weiter und so fort. Man kann also aussuchen, dass man dann die neuen Vorlagen, die auch die Abgeordneten bekommen, per E-Mail bekommt. Man bekommt nicht die PDFs, sondern man bekommt Links mit einem kurzen Erklärtext, was das PDF ist. Und dann kann man selber entscheiden, ob man das runterlädt oder nicht. Man kann sich diese Sachen täglich, mehrfach täglich, weil ganz viel Papier ja kommt und ganz viele Infos, kann das auch einmal wöchentlich sich zuschicken lassen. Also sehr auf die eigenen Interessen oder den politischen Bereich, wo man arbeitet, zugeschnitten. Und ich finde das insofern wichtig, dass man da auch reinguckt, weil es geht ja nicht nur um Gesetze, die dann auch öffentlich im Plenum behandelt werden, sondern in den Ausschüssen ist es sehr häufig so, dass die einzelnen Fraktionen Anfragen stellen an die Landesregierung, die dann halt von der Landesregierung beantwortet werden. Die werden so zu einem Tagesordnungspunkt im Ausschuss und man sieht dann, über welche Themen gesprochen wird. Und die Themen, die sind dann auch in der Zeitung zu finden natürlich, aber diese Themen entwickeln sich ja in Wochen und Monaten dann halt zu Gesetzesvorlagen oder zu Anträgen, sprich werden Teil der Landespolitik. Und man ist eigentlich, wenn man diese Informationen sich so zuschicken lässt, noch relativ früh informiert über das, was dann in einigen Wochen und Monaten sich da materialisiert, was dann halt kommt. Daneben gibt es natürlich die eigene politische Arbeit, die eigenen Ideen, die man umsetzt. Das ist dann was anderes. Hier geht es eigentlich darum, mitzubekommen, was im Land NRW politisch läuft. Und da hilft das, wie gesagt, sehr gut. Und ich kann es nur empfehlen, da mal reinzugucken. Wenn da jemand dann noch irgendwie spezielle Fragen hat, kann ich da sicherlich was zu beantworten. Aber ich denke mal, das ist soweit auch selbsterklärend, was da steht. Ja, vielen Dank, Frank. Das ist sicherlich auch hilfreich für die kommunale Parteiarbeit oder für die kommunale politische Arbeit. Zumindest mal Anregungen und Hintergründe sollten dort auch zu finden sein. Ja, Fragen dazu? Baku, bist du da noch im Sprechenraum? Bist du nur auf dem Rückweg ver... Entschuldigung. Kein Problem. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wären das die Punkte Sonstiges. Gibt es weitere sonstige Themen, Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen etc. aus dem Zuhörerkreis? Die, Sami. Warum wusste ich das? Und warum habe ich damit gerechnet? Ach, weil du dich immer so auf mich freust. Ganz kurz, es betrifft den Helder als politischen Geschäftsführer. Ich habe das gerade in Teilen rumgeschickt, dass wir in Paderborn versuchen, einen neuen Stammtischersatz, weil ich das Wort Stammtisch hasse wie die Pest, schon von Anfang an. Jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir es ändern können. Mit der Begründung, bayerische Stammtische, das Niveau, das müssen wir nicht haben. Das nennt sich Bordgespräche. Und ich bräuchte eigentlich für das erste Mal, das wird wahrscheinlich ein Mittwoch immer werden, der erste oder was im Monat, bräuchte ich eigentlich Unterstützung von unserem politischen Geschäftsführer, der dann vielleicht kommt und mit dem man dann vielleicht auch etwas Werbung machen kann oder vielleicht sogar Frank, je nachdem, wie es euch in den Kram passt. Das Datum würde ich dann natürlich noch mitteilen, früh genug. Ja, zum Glück kommen sogar beide. Also ich habe da jetzt persönlich nichts gegen. Ich komme auch gerne noch mal nach Paderborn, da war ich bisher auch noch nicht. Also der Punkt auf meiner Karte fehlt noch. Also gern, klar. Also sobald ich was weiß, sobald du ein Datum hast, gib mir Bescheid, Datum, Ort. Ich komme gern, wenn ich kann. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Und wir sind im Moment noch am Gucken. Ich sitze ja in der Kreistagsfraktion. Im Moment als stellvertretende Vorsitzende Piraten-Linke. Und wir haben unser Fraktionsbüro im Büro der Linken. Und das Fraktionsbüro kann ich im Prinzip benutzen. Ich kann aber auch, wenn er frei ist, den Raum davor, der sehr viel größer ist, benutzen. Das muss ich nur noch abklären. Und da haben wir WLAN, da haben wir alles. Und dann geht's los. Und dann sage ich euch, welche Daten in Frage kämen und wann ihr könntet. Und ihr sagt mir, wann ihr könntet. Kleine Anmerkung nur, ich habe eine WM geschrieben. Ich habe mich einfach nur reingeschnitten. Bitte nimm nicht den ersten Mittwoch, sondern nimm den zweiten Mittwoch oder sowas. Weil am ersten Mittwoch habe ich zum Beispiel immer KV Bielefeld Stammtisch. Ach, du wolltest sagen, du würdest dann kommen. Finde ich ja toll. Ja, das hatte ich mir schon vorgenommen. Ich hatte mir schon einen ganzen Kalender durchgesucht, aber ihr seid der Einzige, der eventuell noch in irgendeiner Form präsent ist. Ja, wir sind im Prinzip sehr fleißig. Das Problem ist nur, dass meine Mumble-Liste und meine abendliche Terminliste so proppenvoll sind, dass ich Schwierigkeiten habe. Ich kann aber auch gerne noch anderweitig über den Tag nachdenken mit Arndt und mit Lutz und mit den Leuten da von der Linken. Und meine Termine sind wirklich so, dass ich natürlich einerseits die Kreistags- und Ausschuss- und Fraktionstermine habe und andererseits haufenweise Mumble-Termine. Und das wird nicht weniger. Wir sind hier noch beim Punkt Sonstiges der Landesvorstandssitzung. Ja. Könnt ihr eure Termine... das wäre nett. Ja, lieber Bernd. Danke dir, Sammy, für den Punkt Sonstiges. Die Vaku noch zum Punkt Sonstiges. Ja, da geht es nochmal um die PEPs. Ich weiß nicht, ob sich Einzelne aus dem Vorstand schon mal Gedanken darüber gemacht haben, mit welchen neuen PEPs wir dann jetzt demnächst arbeiten. Also das betrifft ja auch Isan und mich für die Protokollvorbereitung. Gibt es da irgendwie eine Empfehlung, was wir benutzen sollten und wie wir da vorgehen sollten? Das wäre so eine Frage. Ja, Meinungen aus dem Vorstand. Also ich persönlich hatte gedacht, es gibt eine Anordnung vom BUFO irgendwann mal, wie es weitergeht. Die gibt es nicht. Ja, das ist offensichtlich. Ich weiß nur um die Ausweichmöglichkeit, also so wie es in der PolGF auch gemacht wird, dass die auf das internationale Pad gegangen sind. Okay, der Orange Pay. Ja, es ist sehr bedauerlich tatsächlich. Ich habe die Auffrage auch mehrfach gestellt. Ich meine, ich kann mir auch keine neuen Pads schnitzen, aber es hieß immer wieder bunt. Hier gibt es nichts. Es ist traurig. Ich kann es im Moment leider nicht ändern. Also für alle Beteiligten, und das ist eigentlich die ganze Partei. Jetzt nur noch mal zur Verdeutlichung der Sachlage. Also ab 1.11. passiert was mit dem normalen Piratenpad? Das funktioniert dann nicht mehr. Richtig. Nein, also ich denke, so ist es angekündigt, so steht es in jedem Pad oben drüber, ja. Ich habe jetzt gehört, weil sich auch der Partei ist ja klar, dass sie eine Alternative, also auch dem Bund ist klar, dass sie irgendeine Alternative bringen müssen. Es kann sein, dass es dann halt noch ein paar Tage länger läuft. So, das ist eine nicht konkrete und nicht bestätigte Info. Ja, aber es ist leider Rätselraten, auch für mich hier als 1V. Nicht länger läuft. Das heißt, es lässt sich noch nicht mal mehr aufrufen. Dann Doch. Aufrufen ist, die Ansage ist ja keine neuen Pads. Die anderen sind auf, das steht aber auch drin, das muss man nur lesen. Die lassen sich auf jeden Fall noch einen Monat länger abrufen. Gut, aber einen Monat länger ist ja egal. Also irgendwann ist dann vorbei, oder was? Es wurde auch diskutiert, ob sie praktisch auf Read-Only alle noch viel länger laufen. Das ist halt dann eine Maschine, die läuft einfach. Aber es ist ja auch keine Perspektive für die Ewigkeit. Also es muss einen Wechsel geben, es muss ein neues System geben und das wird es auch irgendwie kommen. Leider aber nicht bisher annonciert, konkret für die nächsten Wochen. Doch, es wird das Krypto-Pad geben. Ja gut, das ist klar, ja. Nee, das ist klar. Der Roni schreibt das hier auch. Und da werden Sachen gelöscht, die 4 Wochen nicht benutzt werden. Das ist schon mal Fakt. Und hier wird erstmal das Bein abgeholzt, damit man weiterlaufen kann. Das ist eine andere Geschichte. Also jeder Kreisverband, alle, müssen sich im Moment eine neue Instanz suchen und alles per ZIP-Datei runterladen, damit es gesichert ist. So sieht das im Moment aus mit den Pads. Das sind jetzt 2 verschiedene Sachen, die du gesagt hast. Eine neue Instanz suchen und Sachen runterladen, damit sie gesichert sind. Also runterladen, damit sie gesichert sind. Ja, und wenn man jetzt mal wieder daran erinnert, was die Pads eigentlich sind und wofür sie gedacht waren, ist das mit der Löschung nach 4 Wochen oder 3 Monaten nicht so verkehrt. Gebe ich dir recht, aber ist es für mich als User eine Aufgabe? Nein, es ist eine Aufgabe des Anbieters, das ist jetzt im Moment die AG Technik, tut mir leid, das sozusagen eine Alternative anzubieten. Und Pads sind, ja, da gebe ich dir auch recht, eine Sache, wo man kurzfristig Sachen schreiben kann, für 1 bis 3 Monate speichert und dann ist das Ganze vergessen. Okay. Also, ja, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht die Diskussion. Also, wir können von uns aus auch nochmal mit der AG Technik in Kontakt aufnehmen, welche Mail da in Vorbereitung ist. Ronny hat gerade auch hier nochmal links reingesetzt. Wir haben den Hinweis in den Pads oben seit, was weiß ich, 2 oder 3 Monaten. Also, dass da jetzt jemand unvorbereitet irgendwo reinstolpert, das kann man sicherlich nicht sagen. Das heißt, die Sicherung der vorhandenen Pads, dazu ist lange aufgerufen worden. Das muss eigentlich jeder inzwischen gemacht haben. Das große Rätselraten im Moment, das ist ein bisschen doof, ist halt, was ist der zukünftige Standard, beziehungsweise das, was bisher vorgeschlagen ist, das Cryptpad, ist anders und, denke ich mal, erfüllt noch nicht die Ansprüche oder erfüllt nicht das, was wir bisher gewohnt waren. Das ist halt im Moment eine doofe Situation. Als einfaches Notizpad, so wie dieser Pads ursprünglich gedacht waren, muss man aber sagen, gibt es halt die Möglichkeit, diese Cryptpads zu nutzen. Es wird eine andere Arbeitsweise sein, weil man tatsächlich gezwungen wird, quasi sich regelmäßig um die Archivierung, sprich die Übernahme ins Wiki, oder auf einem anderen Weg zu kümmern. Ja, so. Jetzt Gegenmaßnahme. Auch wenn wir uns da falsch verhalten, wir haben das Pad für eine ganz bestimmte AG immer aufbehalten als Archivar, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht war das falsch, aber ich brauche das Archiv, um nachzugucken, wer ist wo, wann, wie, wo Ansprechpartner, und ich kann keine Telefonnummern ins Wiki stellen. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Tiefe jetzt diskutiert, also jedes einzelne Detail in der Tiefe diskutiert werden muss. Es geht, glaube ich, Vaku eher um den Punkt, was denn die Pads ersetzt, also welche Software, welche Pads zukünftig die Arbeitspads sein sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben wir noch an Wortmeldungen? Die Sami nochmal und die Vaku. Ja, ich mache es ganz kurz. Der Arndt ist ja bei mir im VKV. Und der hat auch gestern vorgestern in der AG Technik das nicht direkt erwähnt, aber wir haben darüber gesprochen. Es gibt das CryptoPad findet er wahnsinnig kompliziert und unangenehm zu bearbeiten. Ich finde es auch nicht begeisternd. Ich arbeite ja schon damit bei den Europakandidaten. Er sagte, es gibt ein ganz einfaches. Das müsste aber unseren Ansprüchen erstmal genügen. Und dann müsste man sehen, wie man entweder aus dem CryptoPad oder aus dem ganz einfachen eine Lösung strickt, die besser ist. Auf jeden Fall wird es eins nicht mehr geben, die Dinger als Archiv zu benutzen. Vielen Dank, Sami. Höre ich da eine Tool-Diskussion am Horizont heraufziehen? Vaku? Na, mir ging es eigentlich nur darum, mit welcher Art von Pad, ob Krypto oder MyPad oder was es alles gibt, können wir das, was wir bisher gemacht haben, das heißt, wir haben eine LAFO-Pad-Gruppe, wo der Vorstand und Isan und ich schreibberechtigt sind. Wir können die Pads Public Read Only verbreiten. Womit kann bzw. womit sollen wir das machen? Wir müssen am 7.11. eine Sitzung vorbereiten. Vielen Dank, Vaku. Und dann ist der Ohrenspäh nochmal dran. Und im Übrigen schreibt der Roni Leutz, die Entscheidung ist gefallen, 1.11. Genau. Und ich fände toll, wenn er das gerade nochmal sagt, weil ich bin hier auch reingesprungen und weiß es gar nicht, kenne diese Diskussion gar nicht. Ich fühle mich ein bisschen jetzt hier gerade wie kurz vor dem 25. Mai diesen Jahres, das Thema Datenschutzgrundverordnung, und plötzlich werden alle sterben oder alle Seiten werden abgeschaltet. Keine Ahnung. Seit 2 Jahren waren die Regeln klar, die kommen. Und plötzlich ist der Tag und es ist Panik da. Jeder hier kennt, oder zumindest die meisten, ein bisschen die Regeln, wofür die Pads da gewesen sind. Und wenn ich jetzt gerade als Datenschützer und Datenschutzbeauftragter hier in meinem Job den Hinweis mit den Adressen bekomme, wo sollen die denn hin, dann erinnere ich doch daran, wir haben hier ein Open Exchange laufen, wo jeder, der eine Piraten-NRW-Adresse hat, ein Adressbuch hat, wo er sich dran mal drum kümmern kann, wie er das denn mit anderen shared. Da kann man Gruppen vereinbaren, kann alles Mögliche mitmachen. Das geht jetzt tatsächlich in Richtung Tool-Diskussion, aber wir haben Werkzeuge, die sicher sind, die wir nutzen können. Wir haben uns das einfach gemacht mit den Pads, weil da kann man alles reinschreiben und dann ist gut. Aber das war halt falsch. Und das wissen eigentlich einige, dass es schon lange, dass es falsch ist. Jetzt kommt da leider alles auf einmal. Ein Pad für die Notizen während den Sitzungen werden wir haben oder haben wir schon mit CryptPad. Und ich werde mich darum kümmern, dass da nochmal jetzt gezielt hier an die Menschen, die die Sitzung vorbereiten, auch der Hinweis kommt, wie man das einrichtet, und nutze jetzt die Gelegenheit, die letzten Worte, mich auch gerade bei der Sitzungsvorbereitung von Isan und vor allem auch bei Vaku zu bedanken, auch hier für die Einführung als neuer Vorstand. Das war schon relativ einfach jetzt hier mit der Sitzung. Ich habe gemerkt, da passiert alles im Hintergrund. Super, und ich werde mich halt arrangieren, indem ich versuche, mich ein bisschen um die Pad-Infos zu kümmern. Ja. Vielen Dank, Frank. Der Roni kann, glaube ich, nicht sprechen, mangels Mikro. Das ist, glaube ich, ein gegenwärtiges Problem. Und bevor die Isan jetzt mit einer Wortmeldung dran ist, ja, Tool-Diskussion, ich sehe, es läuft drauf hinaus. Und ich bin in der Tat bekannt dafür, Tool-Diskussion sofort und ohne Umschweife abzuwürgen. Und mit der Isan ist dann auch der Punkt Pets beendet. Isan, bitte. Ich würde gerne mal als Betroffene was dazu sagen. Ich hatte am letzten Landesparteitag das ScriptPad ausprobiert und geguckt, wie gut man in einer Sitzung laufend Protokoll dabei führen kann. Und ich muss ehrlich sagen, es ist einfach grauenhaft. Wenn wir da eine andere Lösung finden, wäre ich wirklich sehr dankbar. Ich meine, ich werde nicht reinknien, aber zähneknirschend. Ja, vielen Dank, Isan. Und dann hätten wir weiter noch Fragen nach sonstigen Themen. Ja, Roni sagt nochmal, keine eigene Lösung bauen, aber das ist mir schon zu viel Tool-Diskussion. Thema ist vorbei, was die Pads angeht. Wir werden sehen, wie wir da und dass wir da zu einer Lösung kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Lösung finden werden und da keine weiteren sonstigen Themen kommen, darf ich dann noch auf den nächsten LAFO-Termin hinweisen, LAFO-Sitzungstermin, das ist der 8.11., wie immer um 20.30 Uhr. Nächste Woche ist wie immer LAFO-Sprechstunde, bitte seid zahlreich dabei, mal gucken, was wir da machen werden, ich habe einige Ideen. Ich danke nochmal Isan fürs Protokoll, ich danke Vaku für die Vorbereitung, ich danke den restlichen Vorständen, die jetzt quasi ihre Jungfernsitzung mitgemacht haben als LAFO NRW. Übrigens herzlich willkommen nochmal an alle, die neu dabei sind, habe ich ganz vergessen, aber besser spät als nie. Nächste Sitzung habe ich genannt, wir gehen, glaube ich, noch ein wenig nicht öffentlich. Ich danke fürs zahlreiche Hiersein, ich danke fürs interessierte Zuhören und die Teilnahme und auch die Diskussionsbeiträge. Bitte seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. In diesem Sinne, alles Gute. Wir sehen uns live beim BPT. In diesem Sinne, ich schließe hiermit die Sitzung um was? 22.34 Uhr. Dankeschön. Bis dahin. Wiedersehen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.